En dan ben je nog dingen zelfs dan horen. Ik ben er. Dat is het hier. Een auto zijn. Ik moet zoeken. Ik mag een warm dress, oké? Zo. Hier. Er steht Michael 12. Okay. Ja, ein Stück noch kleiner machen, okay? Okay. Hier 1 von 1 haben wir. Ich habe jetzt 42%. Ja, reicht aus. Okay. 12. Juni. Aber jetzt ist okay. Gut. Wo ist denn heute unser Hendrik? Der wollte uns doch eigentlich hier zum Montag begrüßen. Wir haben hier einen Notfall, wir suchen einen gewissen Herrn, der heißt Hendrik. Der macht immer den Wochenrückblick. Hat jemand den Mann gesehen, unseren Hendrik? Der wird schon vermisst. Wir haben schon die Polizei gerufen. Vermisstenanzeige haben wir gemacht. Ah, da tut sich was. Ein Erfrischendes, hallo. Ja, danke André, danke, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin, nachdem ich letzte Woche krankheitsbedingt ausgefallen bin, wie man das so schön politisch korrekt sagt. Nein, mich hat es einfach böse erwischt. Gute Besserung. Nein, ich bin wieder da, ich bin schon wieder besser und ich freue mich auch, dass ich hier wieder schön viele Gesichter gesehen habe. Ich sehe auch, hier hat jemand in Eigenregie einen interessanten Wagen aufgestellt. Ich denke, da werden wir bestimmt noch was zu hören. Gut, ich freue mich, wie gesagt, dass wir hier sind. Wenn ich mitgezählt habe, ist das die 62. Mahnwache? Ja, sehr gut. Ja, 62 Wochen mit Hochs und Tiefs und auch in eigener Sache möchte ich noch ein paar Worte sagen, bevor wir anfangen, weil es halt immer wieder hin und her geht und weil wir hier schon wirklich alles hatten an menschlichen Emotionen, Verzweiflung, Trauer, Wut, Schreiereien und auch gerne mal viele Leute, die einfach gesagt haben, mir reicht's, ich komme nicht mehr, das wird mir alles zu blöd. Ich denke mal, bis zu einem gewissen Grad braucht man das immer. In jeder Gruppe gibt es das. Und ja, ich habe auch eben ein interessantes Gespräch geführt zum Thema Eigenverantwortung. Es ist halt so, das Ganze hier hängt im Moment an einem seidenen Faden. Es sind immer die gleichen Leute, die aufbauen, die gleichen Leute, die fahren, die Technik machen, die gleichen Leute, die anmelden, ich. Die gleichen Woche, gleichen Leute, die moderieren hier, André, ich. Sven war auch dabei. Die gleichen Leute, die Frieden wollen. Der gleiche Mann, der immer Kaffee macht, Ferrat. Wenn er nicht da ist, gibt es keinen Kaffee. So ist das. Also, das ist ein Gedanke, den möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Wir brauchen, wie gesagt, immer Leute, die fahren, die Technik machen, die eben auch die Sachen mitbringen, die Technik. Und die nicht. Es geht sogar ohne Fahren, wenn wir das einmal noch klarstellen wollen. Wir haben hier hinten eine grüne Tasche liegen. Das ist jetzt ganz neu. Die liegt da unter dem Friedensbanner, kann man sich gerne anschauen. Und in dieser Tasche ist alles drin, was wir für den Montag brauchen, bis auf die Technik. Also, da ist der Pavillon fast rein, die Banner passen rein, ein Notstromkabel, der Panzertape ist auch dabei und wenn sich jemand Freiwilliges finden würde, der sagt, so eine Tasche schaffe ich mit nach Hause zu nehmen und nächsten Montag wieder hierher zu bringen. Danke. Dann wäre das super toll und da können wir gerne auch jeden Montag durchwechseln. Und am besten tauschen wir Kontaktadressen aus, falls was dazwischen kommt und man sagt, ja, ich habe mir das Bein gebrochen, ich kann doch nicht kommen. Das machen wir gleich. Aber vielen Dank schon mal. Und das ist ein erster Schritt in Eigenverantwortung und das gefällt mir gut. Und auch, wer sagt, hey Kameramann, wenn du mal eine Pause brauchst, dann lass uns mal tauschen. Oder Techniker, der kann auch gerne uns später nochmal ansprechen. So, ja, genau. Und wer sagt, ich könnte hier auch mal einen Monat anmelden, der kann das auch machen. Das ist ganz einfach, da muss man nur eine E-Mail schicken und jeden Montag Präsenz zeigen, falls mal doch wieder ein Polizist kommt und sagen, ja, hier, ich bin's. Das mache ich zurzeit. Ja, okay, das war's soweit in eigener Sache. Jetzt kommen wir zum Wochenrückblick, ja, fast 2 Wochen, weil ich ja letzte Woche nicht da war. Ja, und das Thema, was so viele bewegt hat, auch in den Medien, das war der G7-Gipfel, wo meiner Meinung nach nicht so viel Interessantes passiert ist, außer dass sie schöne Fotos geschossen haben und über 100 Millionen. Es gibt so Streitereien, ob das jetzt 160 oder 350 Millionen waren oder irgendwo dazwischen, Steuergelder ausgegeben haben für dieses Schloss, um es abzusperren, die Polizeistreifen, Straßensperrungen und so weiter. Auf jeden Fall verdammt viel Geld für einen hübschen Ausflug von ein paar Staatschefs. Ja, man kann dazu stehen, wie man will, aber wenn es in die hunderter Millionen geht, dann muss man sich jeder einfach mal selber fragen, was könnte man mit so viel Geld anfangen? Also, ich habe mal gehört, ein Mensch braucht in seinem Leben, wenn man die jetzige Inflationsrate nimmt, das ändert sich natürlich auch, man müsste das eigentlich drüber integrieren, aber vom jetzigen Standpunkt her bräuchte man ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro, um bis an sein Lebensende glücklich und zufrieden zu leben. Mietwohnung, Essen, auch mal Urlaub, ist alles drin. Und wenn man sagt, wir geben 150 Millionen für einen so einen Gipfel aus, dann sind das schon 100 Menschenleben, die man eventuell hätte damit durchfüttern können. Also da kann man sich einfach mal fragen, ob das noch alles verhältnismäßig ist oder ob sich nicht auch 7 Staatschefs in einen Konferenzraum im Kanzleramt setzen können. Ja, ein bisschen mehr als 7 Leute haben sich direkt danach getroffen. Sonntag letzte Woche war dann der G7-Gipfel vorbei und Montag fing es mit den Vorbereitungen für ein anderes Treffen an. Anreisetag war Mittwoch, und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ging es los mit Tagungen und Ausflügen. Das ist ein Treffen, von dem nicht so viel berichtet wurde, aber die meisten wissen bestimmt trotzdem, oder die meisten hier wissen bestimmt trotzdem, wovon ich rede. Es waren auch mehrere europäische Präsidenten, mehrere Außenminister, verschiedene Mitglieder von Parteien, Verteidigungsminister, sonstige Minister waren dabei, Leute aus der Wirtschaft, Chefs von Siemens, Daimler, vielen anderen Unternehmen, Waffenunternehmen von Airbus und so weiter aus Europa und Nordamerika, wie es so traditionell ist. Und ja, auch Vertreter von NGOs und anderen Organisationen waren dabei. Unter anderem habe ich heute gerade noch gelesen, waren gleich 2 Mitglieder des Beratungsausschusses von Transparency International of America dabei. Ja, und welches Treffen war das? Natürlich das Bilderberger Treffen. Und auch aus Deutschland war eine Ministerin vertreten. Ursula Flinten-Uschi von der Leyen war dabei. Jetzt munkelt man natürlich, was das bedeuten könnte, aber dazu später mehr. Und das ganze Treffen wurde auch geschützt. Es wurde ein Gebiet von irgendwie 10 Quadratkilometern um das Hotel wurde abgesperrt. Niemand durfte rein. Mit der Polizei. Ja, auf Staatskosten. Komplett. Also es waren mehrere Tausend, also um die Größen in Österreich. Es war ein gemeinsamer Polizeieinsatz von deutschen und österreichischen Polizisten in Tausenderregelung. Ich vergesse immer den Namen von dem Hotel. Das Interalpen Hotel in Trembrü. Nahe der österreich-bayerischen Grenze, aber kann man ja jeder nachgoogeln, wer es genauer wissen will. Ich empfehle für die Berichterstattung zum Bilderberger-Treffen, da geht das immer weit auseinander. Da gibt es dann Artikel zum Beispiel von Spiegel Online, die sich satirisch über Kritiker des Bilderberger-Treffens lustig machen und die meinen, da gönnt den Staats- und Chefs und den Lobbyisten und den NGO-Leuten doch mal ihre Erholung, das sind doch auch nur Menschen, die wollen halt mal Urlaub machen und lassen sich dann ein Gelände von 10 Quadratkilometern auf Steuerzahlerkosten absperren. Man durfte auch nicht hochfahren, und dann war eine Demonstration angemeldet in der Nähe des Hotels, wo sie dann die Leute einzeln, immer ein Auto zur Zeit hochfahren lassen haben. Und da hat es über 2 Stunden gedauert, bis sich die Teilnehmer dort eingefunden haben. Es war am Freitag. Es kamen ganze 60 Leute. In der Stadt, in der Nähe, wo das stattfand, war am Samstag dann eine Großdemonstration angekündigt. Die Polizei, also der Anmelder hatte zwischen 2.000 und 3.000 Leute versprochen. Gekommen sind 500, aber das ist doch auch schon mal was. Wenigstens waren ein paar Leute da. In dem Sinne kann man sehen, dass dieser ganze Absperrungswahn leicht übertrieben scheint gegen die 500 Demonstranten, die da extra anreisen. Und die Hälfte davon waren wahrscheinlich von irgendwelchen Blogs oder alternativen Medien. Russia Today war da und andere Kanäle vom russischen Staatsfernsehen waren da. habe ich gehört. Und ich empfehle den Bilderblog vom Guardian, wo einen Journalisten extra hingeschickt haben. Und der hat das Ganze gut dokumentiert und hat, ich glaube, der Guardian hat mehr Artikel zu Bilderberg veröffentlicht als alle anderen westlichen Medien zusammen. Wenn man das so mal grob über den Finger bricht. Kann ich jedem nur empfehlen. War wirklich informativ. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Der Guardian hat aber auch noch von einer anderen Schreiberin einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Is the Bilderberg Group sinister? Very much so. Ist die Bilderberger Gruppe böse? Ja, sehr. Und dann hat sie sich ein bisschen über Verschwörungstheoretiker lustig gemacht und hat gesagt, ja, wenn ihr die Bilderberger Buchstaben in Zahlen umrechnet und dann zusammenrechnet, kommt 82 raus und wenn ihr die Quersumme nehmt, dann ist das 10. Und das ist irgendwie die Zahl des Teufels und so ein Schwachsinn. Also sehr, sehr nicht unterhaltsam, aber man sieht halt, wie es auseinandergeht. Die meisten Berichterstattungen zum Thema Bilderberg würdigen eben nicht die Konsequenz dessen, dass da sehr mächtige Menschen zusammenkommen, sondern sagen halt entweder, ach, lass die doch mal in Ruhe, oder machen sich klar darüber lustig, dass man sich dafür interessiert. Und es ist ein bisschen schwierig, aber es ist schon besser geworden. Also immerhin, es gab einige Berichterstattungen, es gab sogar im österreichischen Fernsehen ein Interview mit dem diesjährigen Veranstalter des Bilderberger Treffens, einem Österreicher, der das organisiert hat. Und kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. Also sehr interessant. Aber ja. Und dann im Spiegel Online-Artikel standen auch solche lustigen Sachen wie, viele Leute vermuten ja, dass Ursula von der Leyen jetzt die neue Kanzlerin wird. Aber es könnte auch das gleiche Schicksal, wie es andere Politiker vorher hatten, Helmut Kohl und so weiter. Aber sie könnte auch das gleiche Schicksal ein wie andere deutsche Politiker, die auf dem Bilderberger Treffen waren, zum Beispiel der Lindner von der FDP oder Per Steinbrück von der SPD, von denen hört man heutzutage kein Wort mehr. Ah, stimmt, man hört von ihnen kein Wort mehr, aber sie haben alle lukrative Lobbyistenpositionen bekommen, also so ist das ja nicht. Und man muss ja auch immer mal gucken, was man so organisiert. Also ich würde mich auch nicht so ganz so transparent machen als Bilderberger und mal den einen oder anderen Alibi-Mann einladen. Aber diesmal ist ja unsere Ursula fast alleine von der deutschen Regierung, also eigentlich komplett alleine, und auf dem Bilderberger-Treffen. Mal gucken, was das heißt, ne? Ist ja bald wieder Bundestagswahl nächstes Jahr. Nein, die Merkel tritt ab nächstes Jahr. Manche sagen, Merkel tritt ab, andere sagen, das dauert noch bis nächstes Jahr. Aber die Merkel hat schon einiges ausgesessen. Ich glaube nicht, dass sie so schnell abtritt. Aber wer weiß, ich könnte mich irren. Ihr könnt euch später gerne auch noch dazu äußern. Ja, und ich habe hauptsächlich das verfolgt, aber einige Leute haben ja jetzt vermutet, dass, weil ja die Deadline immer mal wieder abläuft, dass jetzt bald der Börsencrash kommt, beim ganzen Grexit-Gelaber, wenn man das so nennen will, immer wieder hört man die Schlagzeilen, Griechenland und die EU einigen sich nicht, sie können sich nicht einigen, sie können sich nicht einigen und so weiter und so fort. Und ich finde es schon... Es wird schon langsam langweilig, muss man sagen. Ja, vieles nicht passiert. Alle möglichen Staatsanleihen sind gefallen, wenn man das so nennen will. Also für die Leute ist das, die Staatsanleihen kaufen, ist das gut, weil die Renditen schießen in die Höhe. Man kriegt mehr und mehr und mehr dafür. Aber für die Staaten ist das natürlich schlecht, weil sie dann mehr zahlen müssen. Aber wer weiß, wie das alles funktioniert, weiß, dass das eh nur Kasperle-Theater ist. Ja, und... Ja, ja, es ist ein großes Kasperle-Theater. Aber man kann sich da noch, man kann da noch viel reininterpretieren. Denn wer zahlt denn die Rendite, die die Staaten den Anleger zahlen? Ist doch alles nur ein Mittel, um den Steuerzahlern ihr Geld aus der Tasche zu ziehen, wenn man mich fragt. Aber wir können uns gerne später noch drüber streiten. Ja, und jetzt heißt es plötzlich, ja, okay, die EU ist doch bereit, auf ihre Forderungen zu verzichten und alles nochmal neu zu verhandeln und die ganzen Staatsschulden auf den ESM abzuladen. Und wer weiß, wie der ESM funktioniert, der weiß, dass das dann heißt, dann können sie verlangen, was sie wollen. Stört ja keinen. Aber über die ESM-Verträge kann man nochmal anders reden. Ich habe jetzt, glaube ich, genug gelabert. Jetzt seid ihr mal dran. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, wir machen jetzt wieder offenes Mikrofon. Es gab in der letzten Zeit ein paar unschöne Zwischenfälle, wo persönliche Streitigkeiten teilweise am Mikrofon ausgetragen wurden. Es geht jetzt nicht direkt, wir wollen natürlich immer gewaltfrei sein, aber ich finde, es ist nicht gerade gewaltfrei, wenn man unterschwellige Sticheleien müssen hier nicht sein. Also das, solange ich jetzt hier das Mikrofon schmeiße, nehme ich mir das mal raus zu sagen, wenn hier jemand unterschwellig gegen jemand anders stichelt, dann möchte ich Folgendes vorschlagen. Dass ich dann sage, so Freund, heute erstmal nicht mehr. Bitte halte dich heute zurück, beruhige dich. Nächste Woche kannst du wieder sprechen. Wenn das allerdings wiederholt vorkommt, dann wird nächstes Mal die Auszeit doppelt so lang werden. Dann darfst du mal für zwei nicht, dann für vier nicht. Und wenn du dich nicht besserst, dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Hoffen wir es zumindest. Es ist wie immer, probieren geht über studieren. Auch wenn ich ein Master's Degree habe, sage ich trotzdem, probieren geht über studieren. Deswegen lasst uns einfach mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt wieder offenes Mikrofon, Faustregel bis zu 6 Minuten sprechen, bitte nicht mehr. Wenn ihr mehr sprechen wollt, könnt ihr euch mich kurz an mich melden und sagen, hey, ich möchte bis zu 20 Minuten sprechen. Zwei große Themen, bitte gewaltfrei bleiben und jugendfreundlich bleiben. So, Lilly, ich sehe schon, du stehst hier ganz ungeduldig. Ja, wie du möchtest. Ich glaube, das ist auch an. Also erstmal muss ich jetzt sagen, halt ausnahmsweise, sage ich mal, ich habe einen Film dabei, der schon mehr als 6 Minuten geht. Aber dieser Film ist sehr interessant. Es geht darum, ihr wisst, dass ich seit einiger Zeit immer wieder es provoziere, mich mit Gerichts- oder Vollziehungsbeamten anzulegen. Und für die Leute, die eventuell jetzt hier vorbeigehen, eine kurze Einführung nur. Also es geht darum, dass die BRD tatsächlich eine eingetragene Firma ist. Und aufgrund dessen ist es nun halt so, und Sie können es überprüfen, also bei Wikipedia zum Beispiel ist diese www.upik.de Seite eingetragen, Handelsregister, und wenn Sie auf der upik.de Seite Bundesrepublik Deutschland eingeben, dann erscheint eine Liste und die Adresse mit Platz der Republik Nummer 1 weist dann eine Steuernummer für die BRD auf und mit dem Hauptverantwortlichen Gauck. Und nun ist die Geschichte so, ich habe wegen meinen BAföG-Schulden eben den Finanz, wie heißen die, ach egal, wo ich dahin mal jedenfalls einen Brief hinschicken muss, mit meinen Hartz-IV-Bescheinigungen nicht hingeschickt. Und aufgrund dessen haben die sich jetzt nun endlich bemüht, sogenannte Gerichtsvollzieher vorbeizuschicken. Und jetzt ist zum zweiten Mal einer von mir vor meiner Tür angetanzt und ich habe das auf Video mit aufgenommen. Wer will, kann sich das jetzt hier anschauen und mit anhören. Ansonsten werde ich dann halt so, wie der Stand ist, nochmal nebenan aufstellen, für jeden Einzelnen nochmal per Kopfhörer abzuhören. Aber dass das alle mal mitbekommen haben, wie das abgegangen ist. So, jetzt geht's los. Ja. Henrik, nein, es ist so, ich bin total radikal. Und wenn es hier halt so ist, dass eben wir auf die sogenannten öffentlichen Gesetze hören, dann ist das keine Redefreiheit, dann ist das wieder Einschränkung. Und ich zeige das, weil ein Vollzugsbeamter ist eine öffentliche Person. Und wenn er halt in diesem öffentlichen Auftrag, er muss etwas vollziehen, an meiner Tür anstanzt, habe ich das Recht, ihn zu filmen und das sogar öffentlich zu machen, weil er die Öffentlichkeit vertritt. Das ist für mich, selbst wenn es gesetzlich verboten wäre, würde ich es hier machen wollen, weil es geht um echte Demokratie. Und wenn es um echte Demokratie geht, dann haben diese sogenannten Vollzugsbeamten, wie sie sich schimpfen, sich daran zu halten. Sie tun es nicht. Das stimmt allerdings. Ich trage die Verantwortung dafür, kein Problem. Okay. Ist kein also, Problem. Jetzt können wir es nochmal zeigen. Ja, es ist kein Ding, kein Problem. Also, ich werde es einzeln nachher nochmal am Rande zeigen, aber wer es sehen will, bitte mit hier angucken. So, jetzt nochmal. Lauter! Man hört kaum was. Oh, Augenblick, ich mach's nochmal. Ich stell den Computer etwas lauter jetzt. So, und Hamburg. Augenblick. Jetzt nochmal von Anfang an. So, hier steht Michael Twardi, 12. Juni 2013 gültig. Vollhauptsekretär, Geburtsdatum 14. Mai 1966. So, und Hamburg, Zollamt, Hamburg, Stadt 13.06.2008. So, okay. Haben Sie etwas davon gehört, dass das eigentlich gar kein gültiger Ausweis ist? Nee, habe ich nicht. Sie meinen einen Amtsausweis oder einen Dienstausweis? Also haben Sie doch was davon gehört? Ja, ach, ich weiß nicht, schon, woran ich hier bin. Ja. Gut, ich kürze mal ab, ich möchte mich nie reinlassen, ne? Natürlich nicht. Okay. Muss ich auch gar nicht. Wenn es irgendwie lustig ist, das doch, oder? Ja, ich verstehe Sie irgendwie persönlich nicht als Mensch. Wenn Sie so weit Bescheid wissen, dann müssen Sie doch als echter Demokrat. Ich bin nicht ein echter Demokrat. Sie sind kein echter Demokrat. Warum denn nicht? Denn wir leben in einer Demokratie. Ja. Ich weiß, wir leben in einer Scheindemokratie, aber irgendwie halt werden wir eigentlich aufgezogen hier. Oh, Demokratie ist was ganz Tolles, müssen wir alle haben. Wird ja exportiert in alle arabischen Ländern. Und dann werden natürlich die Länder kaputt gemacht. Das wird eher das Öl drauf. Ich meine, ich glaube, das ist die erste, aber warum hören Sie dann nicht auf mit dieser Arbeit und machen dann stattdessen echte demokratische Arbeit? Ich meine, irgendwie, wie hätten die Menschen den Hitler abschaffen sollen, wenn alle mitgemacht hätten? Wenn Sie nicht 5.000 Euro mehr bekommen, dann arbeite ich für Sie. Nein, es geht nicht darum, um irgendwelches Geld. Ich lebe, ich lebe von Hartz IV und ich mache trotzdem meine politische Arbeit. Ich gehe in Suppenküchen essen, aber mache politische Arbeit gegen all diesen Scheiß. Und das Ding ist ja, es hört ja nicht mit dieser Angelegenheit auf. Die vergessen uns ja irgendwie. Chemtrails, davon schon mal was gehört, was sie alles in der Luft verteilen. Gehen Sie mal bei YouTube Hamburg Regenwasser hinein. Aluminium, Barium, ja, das sind die Anfänge. Und von diesen ganzen falschen Armutlaufbewinnenden zum Beispiel. Von der Polizei eigentlich in Wirklichkeit selbst ausgeführt, aber darüber darf man nicht reden, Verschwörungstheorie. Wir sind ja alle Verschwörungstheorie, muss ich sagen, wenn wir etwas Kritisches sagen. Wenn man sagt irgendwie, was eben halt Ingenieure, Architekten und Flugzeugbauer selbst sagen, alle Flugzeuge werden aus Aluminium und Carbon hergestellt. Sie können nie, wie bei World Trade Center, in die Gebäude eingeflogen sein. Vor allem ist es ja so ein Live-Ausschnitt von RTL, wo der Flugzeug mit der Schlüssel noch auf der anderen Seite rauskommt. Und wie all diese Sachen kommen die Wahrheit nicht heraus. Wie uns wird so viel Lügen erzählt. Und wie kann das natürlich funktionieren, indem Menschen individuell einzeln wie Sie mitmachen. Von wegen, die mir 5.000 Euro, dann machen Sie das. Ich sag Ihnen, wenn Sie aufräumen, dann kommen Menschen wie Sie in den Knast für ein paar Jahre. Ja. Und die Zeit kommt. Macht nicht. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen im Gefängnis. Ja, ich hoffe, es war einiges klar zu verstehen. Also, ja. Also das ist halt, finde ich, klar deutlich, wenn ihr euch mit sogenannten Vollziehungsbeamten so anstellt, dann tun sie euch nichts. Und ich bin jetzt nicht nur mit dieser Angelegenheit dabei, so vorzugehen, sondern auch mit anderen Angelegenheiten, wo ich denke, dass das nicht fair abläuft, was sie da mit mir machen. Und das mit BAföG, das sehe ich so, Bildung sollte umsonst sein, einmal. Und zum anderen halt, jeder Cent, den ich diesem sogenannten Staat, was ja kein Staat ist, nicht zukommen lasse, ist ein Cent gegen Krieg. Das ist alles. Ja, das war ein langer Beitrag, aber wir lernen ja nur dazu, auch was unsere sogenannten Vollziehungsbedienstete betrifft, Gesetzeswidrig etc. pp. So, jetzt haben wir das offene Mikrofon. Das heißt, jeder kann hier frei reden. Ich würde das ganz gerne weitergeben. Und wer möchte dann ja sich mal melden? Wer hätte dann ja mal einen Wunsch vom Herzen loszuwerden? Was möchte er mal den Menschen mitteilen? Also nur zu, nicht zu lange. Länger als 6 Minuten bei Hendrik kurz melden, wenn es ein Bericht ist, kein Ding. So. Schneidersitz meditierend hinzusetzen und friedlich die Fahnen zu schwingen. Damit nimmt man den gekauften rechten, linken und den systematisch eingesetzten Maulwürfen den Wind aus den Segeln. Dann können sich die Gewalttätigen mit der Polizei und untereinander prügeln. Das Ganze wird gefilmt, um die Tatsache zu enttarnen. Denn die, die Frieden schaffen wollen, sind friedlich. In den Spätnachrichten habe ich vor einiger Zeit in Island die stattfindenden Demonstrationen gesehen. Dort sind sie seit 8 Wochen am Demonstrieren. Scheiße. Und zwar fast die gesamte Insel. Unter anderem auch alle Tierärzte. Was bedeutet, dass seit 8 Wochen kein Tier mehr getötet wurde? Denn ohne Begutachtung des Tieres vom Arzt darf es nicht geschlachtet werden. Die Demonstration findet sehr friedlich statt, aber in Island ist das auch ganz anders als hier. Da kennt quasi jeder jeden, sind von vornherein schon eine Gemeinschaft und sie haben noch ihren alten Naturglauben nicht verloren. Ihre Natur ist ihnen sehr wichtig, wie ihre Freiheit, die durch das kommende System eingenommen werden würde. Doch auch bei uns wachen die Menschen auf allen Schichten auf. Und wir sollten ein Protestsystem entwickeln. Zum Beispiel sollten wir Felder kaufen und mit Gemüse und Korn bepflanzen, damit wir uns selbst versorgen können. Überhaupt sollte ein Selbstversorgungssystem in Gange gebracht werden, wo sich alle Aktiven vernetzen und Ideen sammeln. Zusammenhalt ist auch sehr wichtig. Wo man sich eventuell mal zurücknimmt, denn nur die Ideen aller haben Wirkung und keine persönlichen Rachefeldzüge. Es ist wichtig, einzelne Themen auseinanderzunehmen und sie zu analysieren. Und alles ist wichtig, genauso wie jeder einzelne Mensch wichtig ist. Auch die Bösen, denn jeder Mensch ist in seiner Entwicklungsstufe. Jeder sollte bis zuletzt die Entscheidungsmöglichkeit haben, ins Licht zu treten. Das ist die Vielfalt und Schönheit am freien Willen. Die Tierschützer sollten uns ein Beispiel sein, wie man es nicht machen sollte. Es sind nicht alle so, aber viele hetzen mit blankem Hass. So erreicht man nichts. Genauso die Ausländerfeindlichkeit, unter anderem bei Pegida geschürt wird, die meiner Meinung nach von der Regierung bezahlt werden, genau wie die Salafisten. Von der Regierung bezahlt und ausgebildet, die Menschen zu manipulieren, zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. Soll da wohl ein Bürgerkrieg entstehen? Was sind Ausländer überhaupt? Genau so eine Menschen wie wir. Es gibt gute wie schlechte, so wie überall, von Afrika nach Amerika in den muslimischen Ländern, gibt es gute wie schlechte. Es gibt da keinen Unterschied und wenn wir die Ausländer hassen, dann hassen wir uns selbst. Und wenn die Moslems die Ungläubigen hassen, hassen sie sich selbst. Wenn du anfängst, dich selbst zu betrachten, zu beobachten, was ist gut an mir, was ist nicht so gut an mir, und daran arbeitest und anfängst, dich zu lieben und zu verstehen und zu vergeben, dann kannst du das mit allen anderen Menschen auch. Nicht du bist schuld, sondern du bist selbst verantwortlich. Handel positiv, dann wird es sich positiv auswirken. Liebe mit und aus deiner Seele heraus, nicht aus deinem Ego. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern bunt. So, jetzt kann ich auch... Oh, soll wohl keiner schrecken. Dann möchte der Nachbarn das schrecken. Sirat, komm doch her. Erzähl uns einfach was, irgendwas Nettes. Ich kann vielleicht von meiner Heimat ein bisschen was erzählen. Es gab ein Land mit Namen Jugoslawien. Vor 25 Jahren also haben die dieses Land kaputtgeschlagen. Da waren also im Werk also die FBI, CIA und Administration von Reagan, Ronald Reagan. Die haben also drei Tage dran gearbeitet, also wie die Jugoslawien kaputt machen. Also die im Online, da kann man die Dokumente noch sehen, die sind noch sehr sehbar. Was passiert danach? Also da war ein Bürgerkrieg, ist entstanden. Und dann hat sie Westen und Amerika eingemischt und haben auch viel versprochen, also Freiheit und Demokratie und Ökonomie auch also zu stabilisieren. Menschen haben daran geglaubt und alles so gemacht, also was sie da verlangt haben. Und heute habe ich im Internet gesehen, also dass Kroatien hat 75 Milliarden Euro Schulden. Serbien 65 Milliarden. Bosnien 35 Milliarden, Kosovo 17 Milliarden Schulden, Montenegro weiß ich nicht genau, Makedonien 37 Milliarden. Wenn man das zusammenzählt, das ist mehr als 200 Milliarden. In Jugoslawien damals hat 26 Milliarden Schulden gehabt. Also das hat nicht gepasst, Jugoslawien wollte keine Schulden und ja, da irgendwas hat nicht gepasst. Was mich heute stört, und ich habe eine Frage an die Öffentlichkeit, also nehme ich nur einen Teil, Kosovo. In Kosovo sind also NATO und Amerika, Kosovo befreit von irgendjemand und haben gleichzeitig so die Base gestellt. Also die größte Base in Europa ist in Kosovo. Diese Base sollte Kosovaren bezahlen. Und diese Einsätze sollen Kosovaren bezahlen. Und dadurch haben die jetzt 17 Milliarden Euro Schulden. Ja, und Kosovo hat 1,8 Millionen Bewohner. Jetzt habe ich ausgerechnet, also 17 Milliarden geteilt durch 1,8 Millionen kommt Ergebnis 400.040 Euro. Wie kann eine arme Kosovar das zahlen und wann kann er das abbezahlen? Da, also die haben sich, also viele haben sich dagegen gestellt oder eine Diskussion eröffnet und haben also 1700 und etwas, also Kosovaren sind vor dem Parlament gegangen, haben diese Pässe genommen und haben da geschwiegen, haben gesagt, so ein Land, so eine Freiheit brauchen wir nicht. Wir sind zu viel, also Schulden und also wo ist das Geld und so, ne? Und es ist eine Diskussion jetzt und es gibt immer mehr so Wahrheit an Licht und es freut mich also, dass die Leute sich daran so also informieren, aber es ist auch schade und traurig, also was sie da also mit diesen Balkan gemacht haben, also diese ganzen Länder sind jetzt so kaputt und verschuldet so für die nächsten 1000 Jahre. Schade, ja. Hallo liebe Freunde, ich heiße Alexander, ich spreche für mich. Ich wollte was dazu sagen. Internationale Währungsfonds, das ist eine ganz normale Praktik von dem, schwache Länder zu unterstützen und finanzielle Sklaverei zu treiben. Das machen sie, das ist ganz normale Praktik. Oder Praxis. Ja, natürlich, für Schulden, die nicht rauskommen, damit man nachher diese Länder ausbeuten kann. Strauss-Kahn war der Erste, der diese Praxis ändern wollte. Und da hat er auch was gegen weltweite Finanzsystem gehabt. Deswegen haben die diese Show mit ihm abgefahren, mit diesem Zimmermädchen, das hat nicht geklappt. dann haben die ihn als Zuhälter dargestellt oder irgendwie komischen Haus wird und so. Hat auch nicht geklappt. Vor 2 oder 3 Tagen haben die ihn freigesprochen. Aber deswegen haben die ihn rausgeschmissen, weil er so diese schlechte Praxis von internationalen Währungsfonds ändern wollte. Gerechter machen und so. Ist er rausgeflogen. Jetzt ist Lagarde. Was daraus kommt, werden wir noch sehen. Ukraine zeigt das auch, was da abläuft. Danke. Ich wollte noch mal einmal was zu Frau Lagarde sagen. Das war ja ganz interessant, dass sie 2014 schon wusste, dass es einen G7-Gipfel geben wird, obwohl man ja damals noch von der G8 gesprochen hat. Ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat. Das war, glaube ich, vom Januar. Und erst im Februar, März ist es ja eskaliert. Und da kam das überhaupt ins Gespräch, dass man Russland aus der G8 ausschließt oder aus den G8-Staaten ausschließt. Und Frau Lagarde hat da so ein komisches Video gemacht mit so Zahlenspielen. Sie hat gesagt 2014, das ist 2x7 und Dedelit. Und sie sprach am Ende dieses Vortrags dann auch von einem G7-Gipfel, obwohl der doch gar nicht absehbar war zu dieser Zeit. Ist vielleicht ganz interessant, vielleicht auch mal rückwirkend zu gucken, wie so. Ja, bitteschön. Genau. Aber wenn sonst gar keiner was sagen müsste, dass ich entscheiden kann. Hoppala. Dann wollte ich auch noch mal was zu den Bilderbergern sagen. Die Bilderberger waren von 1954 bis 2009, glaube ich, in den Mainstream-Medien überhaupt nicht vorhanden. Man hat da überhaupt nichts drüber lesen können und es galt als Verschwörungstheorie. Und diese Verschwörungstheorie kam unter anderem oder eigentlich ursprünglich aus einem Buch von Gary Allen. Das ist ein Journalist von der Washington Post gewesen, der hat auch damals mit beim Watergate-Skandal mitgearbeitet und hat dann ein Buch über Henry Kissinger geschrieben und hat da auch sehr starke Repressionen danach erfahren und dann hat er irgendwann weiter recherchiert und hat über den CFR, den Council of Foreign Relations, und über die Bilderberger geschrieben. Das Buch heißt in Deutsch Die Insider und das war zu meiner Jugendzeit ziemlich schwierig, dieses Buch zu bekommen. Ne? Also 1997 habe ich das erste Mal von diesem Buch erfahren und habe dann tatsächlich erst 2000 es das erste Mal in der Hand gehabt und konnte damit eigentlich recht wenig anfangen. Ich bin damit losgelaufen und habe gesagt, in dem Buch steht ja drin, dass die gleichen Finanziers, die Westaufrüstung finanziert haben, auch den Stalin finanziert haben und auch den Hitler haben sie finanziert, oh Gott, oh Gott. Und das war ziemlich gut recherchiert und das galt halt immer noch als Verschwörungstheorie. Seitdem, ich würde sagen so seit 2001, seit dem 11. September, beschäftigen sich ja ganz viele Leute und das Internet kommt ja auch noch dazu und hilft dabei. Ich würde sagen, ab 2005 war so eine breite Öffentlichkeit im Internet zu finden und keiner hat über Gary Allen geredet. Das hat mich immer gewundert und der Ursprung von dieser Verschwörungstheorie, die sich seit 2009 ja als richtig rausgestellt hat, die hat irgendwie gar keiner mehr berichtet. Also wenn jemand weiß, was mit Gary Allen los ist, die Insider, und er hat auch, glaube ich, irgendein Buch über Nixon und über Kissinger geschrieben und über die Bilderberger vor allen Dingen als erster berichtet, damals noch ohne Computer, das Buch ist von 72, der hat noch wirklich Zeitung gelesen. Würde mich mal interessieren und ansonsten, das Mikrofon ist offen. Ja, wer möchte, kann nur auch gerne weitersprechen. Also das Mikrofon ist noch frei. Was ist jetzt? Ist das ein Bericht oder was zu sagen? Ja, dann macht das doch. Ja, wenn also noch keiner hier was sagen will, doch. So. Seid ihr denn soweit oder wie ist das jetzt? Gut. Hallo, da. Moin, moin, ich bin Karin. Hi. Ich bin nochmal gekommen. Ich möchte eine kleine Mahnwachenpause machen die nächsten Wochen. Wollte mich einfach nochmal für alle, ja, an allen ja, nochmal bedanken. Ich bin jetzt seit über einem Jahr hier dabei. Ich bin ein bisschen mahnwachenmüde. Und sozusagen der Tropfen auf dem überlaufenden Fass war letzte Woche, dass ich nach der Veranstaltung hier einmal richtig mir der Kragen geplatzt ist, dass ich sozusagen, es gibt immer Leute, die provozieren und sich provozieren lassen, und ich habe mich provozieren lassen und habe wahrscheinlich auch einige erschrocken, dass ich auf einmal auch so laut reden konnte. Meine Opernausbildung, ich habe sogar im Operngesangsstil dann sozusagen einmal meinen Zorn freien Lauf gelassen, und weil ich dieses Spotten nicht mehr leiden konnte. Und das ist ein Grund. Eine andere Sache ist mir jetzt aufgefallen in den letzten Wochen, seitdem auch der Mittwoch jetzt stattfindet, dass es immer wie die gleichen Leute sind, die hier die Aufgaben übernehmen, die Sache hier anmelden. Und ich weiß nicht, ob euch bewusst war, dass der Fellrad, der kocht immer so schön Tee und Kaffee für uns. Und er muss dann immer schon am Nachmittag anfangen mit Wasser und Tee kochen. Und Henrik hat hier wegen Stromgeld einmal wirklich regelrecht gebettelt. Und natürlich kann man nicht erwarten, dass man hier eine Gruppe hat, wie ich sie aus dem Kundalini-Yoga kenne oder aus anderen Gruppen kenne, weil wir hier viel zusammengewürfelte Facetten darstellen einer Gesellschaft. Das verstehe ich auch. Und das macht es ja auch gerade so reizvoll, hierher zu kommen zur Mahnwache, dass man sozusagen gemeinsam die Wahrheit findet, indem man sich kontrovers austauscht oder auch mal unterschiedlicher Meinung sein darf und bleiben darf. Und es hat mich letztes Mal sehr verletzt. Es war eine Sprecherin, die sagte, sie hat sich auf der Bibel taufen lassen, und es kamen gleich Sachen hinterher, wie ja, die Bibel ist ein Märchenbuch und Bibel ist blöd und Bibel ist so. Wenn jemand glücklich ist, ich sag mal das nur als Beispiel, jemand ist ganz blöd, ja, und betet eine blau gestreifte Socke an. Und das macht ihn zu einem friedlicheren, ruhigen Menschen. Und er missioniert niemanden und sagt, ihr müsst auch die blau gestreiften Socken an, ihr seid ihr schlechtere Menschen. Und wenn, ansonsten kommt mit einem Geschießgewehr und schießt euch tot, dann ist es doch egal, ob der jetzt Kundalini-Yoga macht, Christ ist, Muslime ist oder Atheist ist oder sind alles nur Wörter. Weil ich möchte mich eigentlich auch bei der Mahnwache hier bedanken. Also ich bin eigentlich dazu gekommen, in meinem Herzen Gott zu finden im letzten Jahr. Und das wollte ich einfach nur noch mal sagen, vielleicht nicht im Bibelsinne, aber ich habe Gott in meinem Herzen gefunden, und ich bin vor allem diesen Leuten dankbar, die mich herausfordern, wo ich vielleicht mal doch nochmal mich manipulieren oder mich reizen lasse, zornig zu werden. Die Leute sind besonders interessant für mein Leben, weil ich dadurch viel lernen kann. Und ich habe gelernt, und ich muss ja für mich ein bisschen mal als Acht geben. Ich habe meine Projekte im letzten Jahr ziemlich so, ja, ruhen lassen und werde mich jetzt wieder anders, aber ich werde da sicherlich nochmal wiederkommen. Ich habe jetzt, bin es auf, also ich werde nochmal was anbieten zum Thema Meditation und zum Thema Vorträge organisieren und sowas alles. Also ich mach weiter, aber ich komme wieder, und ja, ihr werdet erstmal ein paar Montage sehr fehlen. Wer mit uns nochmal direkt in Kontakt bleiben möchte, ist herzlich willkommen, mal auf ein Tässchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen oder mal irgendwie im Stadtpark irgendwie Maiskolben grillen, keine Ahnung. Bin ja Veganer. Und ja, also wenn ich immer erschreckt haben, so letztes Mal, tut es mir sehr leid. Nach einem Jahr, ich habe mich einfach provozieren lassen und habe auch gedacht, okay, das ist Zeit, dass du da mal ein bisschen Pause hier machst. So, ich gebe mal Sönke weiter. Danke. Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Also ich bin letztes Mal auch mitgeplatzt, und ich bin wirklich ein sehr ausgeglichener Mensch. Und das war für mich einfach ein Zeichen, dass ich gesagt habe, auch bei der letzten Mahnwache am Schluss zum Beispiel, wo ich dachte, jetzt entgleist das so ein bisschen. Also ich finde, diese Mahnwache hier stellt für mich eine echte Errungenschaft dar. Es ist wirklich nicht einfach. Es hängt, wie Henrik am Anfang schon sagte, manchmal ganz schön am seidenen Faden, weil es immer dieselben paar Leute sind, die dann im Zweifel die Flagge hochhalten. Und ich appelliere nochmal an alle, die hier sind, dass sie sich Gedanken machen, warum sie hier sind. Und sind alle herzlich willkommen. Ich bin ja auch nicht in der Orga, aber ich finde einfach, dass man sich schon überlegt, was nehme ich hier mit. Und ich denke, die Mahnwache kann sicherlich auch ein schöner Ort sein, wo man einfach nur ist, weil man Spaß haben will. Aber davon haben wir in der Gesellschaft so viele Angebote, wo man sich berieseln lassen kann. Und ich finde, dieses Berieseln lassen, dieses Passive, ja, das hat immer so eine Konnotation, wo ich denke, das heißt aber auch ein Stück weit Bequemlichkeit. Denn also ich habe auch mit dem Yoga-Arbeiten zum Beispiel, habe ich letztens mit jemandem gesprochen, der sagte auch, ja, Yoga ist für mich Entspannung. Ja, und für mich ist Yoga mehr als Entspannung, weil das ist sicherlich ein positiver Effekt, den ich da mitnehmen kann, aber da ist es mehr darum, dass ich meine Pakete, dass mir geholfen wird, die Pakete, dass ich die erkenne und an mir arbeite. Und dieses an sich arbeiten ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ich habe vor 14 Tagen mal was gesagt zum Thema Menschsein, sich menschlich weiterzuentwickeln. Und da ich letztes Mal, wie gesagt, auch mitgeplatzt bin und gesagt habe, ich konnte diese Stichelei nicht mehr ertragen und ich habe auch nochmal dahingehend ein paar Videos geguckt, also da sind mehr als einmal ist jemand beleidigt worden und gestichelt worden und das hat hier keinen Raum, das ist eine Friedensmahnwache und diese menschlichen Prinzipien, finde ich, die hier rangehören, da muss sich meines Erachtens jeder an die Nase packen und sagen, welche Verantwortung habe ich damit bei, sei es jetzt, dass ich wirklich aggressiv bin oder jemanden anfechte oder hier persönliche Dispute austrage, dafür ist das hier meines Erachtens kein Raum. Das kann mal vorkommen, aber das sollte nicht die Regel werden und bei einigen ist das leider die Regel. Und da habe ich für mich überlegt, okay, dann ist es meines Erachtens auch die Aufgabe der Mahnwache, die Leute dann entsprechend in die Schranken zu verweisen, nicht nur der Orga. Ja, weil wir haben ja auch eine Trennung gehabt hier zum Mittwoch hin und da ist genau diese Orga-Frage die Frage gewesen und wie gesagt, ich denke, ich bin auch so ein bisschen müde, ich recherchiere gerne und viel und ich habe auch, wenn ich hierher komme, immer fast immer eigentlich was zu berichten, wo ich denke, da kann man was von mitnehmen als Angebot und das würde ich auch nochmal in die Runde geben, also dieses Anregungen geben, nachzudenken oder sich mit dem einen oder anderen zu beschäftigen, wenn man hat, da kann man eine ganze Menge Gutes sehen und es gibt auch genügend Leute, denke ich, die was mitgenommen haben und ich habe mit Sicherheit auch eine ganze Menge mitgenommen, Interesse für bestimmte Punkte, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und ich denke, alle, die hier auf die Mahnwache kommen, können dazu beitragen und müssen auch dazu beitragen, finde ich, dass das hier so bleibt. Dass es also eben nicht auf 8 Schultern ruht oder auf 7 Schultern ruht oder früher auf 23 oder wie viel das vorher waren in der Orga. Ja, Zahlenspiele. Jedenfalls, das ist mir ganz wichtig und ich glaube, ein bisschen Abstand tut mir auch ganz gut, dass ich mich eben nicht so aus mir rauskomme und mich so provozieren lasse. Das ist sicherlich steter Tropfen höhlt den Stein und das war einfach ein Fässchen zu viel. Und ich finde, hier kann jeder stehen, mit jeder, wie Karin auch schon sagte, mit jeder Überzeugung, mit jeder Religion, mit jedem Einstellung, sei es die gestreifte Socke. Das ist zu respektieren, meines Erachtens. Und das kann ich auch respektieren, wenn ich bei mir bleibe. Ja, also in dem Moment, wo ich übergriffig werde, dann kritisiere ich das, aber das hat hier meines Erachtens keinen Raum. Hier hinten ist so ein dickes Banner, Frieden, endlich Frieden und ganz viele bunte Hände und das ist genau der Punkt. Das ist eine ganz bunte Veranstaltung, aber damit die bunt bleibt und friedlich bleibt, ist jeder verantwortlich auf der Mahnwache. Und dazu wollte ich nochmal ermahnen, es ist ja eine Mahnwache, aber in dem Sinne, aber ich bin auch kein Lehrer, ich bin auch kein Orga, also das ist nur ein Appell. Bloß ich merke bei mir, ein bisschen Pause wird mir natürlich gut tun bei dem Thema und ich würde mich freuen, wenn es die Mahnwache dann auf jeden Fall noch genauso zahlreich gibt, wie sie jetzt gibt, vielleicht noch mehr und dass sich daraus auch so viele Projekte entwickeln. Ich habe auch ein paar Vorträge in petto nochmal, die ich vielleicht im anderen Rahmen machen würde, aber das werde ich auf jeden Fall nicht aus den Augen lassen, weil die Aufgabe ist viel zu wichtig, die wir hier haben mit der Mahnwache und eine Alternative zu den normalen Medien ist das ja allemal. Und mit unseren kleinen Mitteln, was wir hier machen, ja, wir haben keine Sendebudgets, wir erheben keinen Rundfunkbeitrag, ja, obwohl ich uns auch vielleicht fast schon öffentlich-rechtlich sehe in der Verantwortung, was wir in Informationen bringen, bestimmt mehr als die im letzten Jahr gemacht haben. Und das gibt mir Ansporn, auf jeden Fall immer wieder herzukommen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eine kleine Pause, denke ich, dann kühle ich auch so ein bisschen runter und macht sich über das eine oder andere Gedanken und lässt sich nicht so leicht provozieren. Denn das heißt ja letztendlich, wenn ich mich provozieren lasse, dann sehe ich ja bei mir auch bestimmte Verhaltensweisen an mir, auf die ich anspringe, ja, wo ich mit mir nicht zufrieden bin, in der ich mich dann spiegle. Weil oft gehören zu so einem Konflikt ja immer beide Seiten, es ist nicht nur einer dabei, da ist auch jemand, der darauf anspringt. Und warum? Weil man sich bei sich selber vielleicht Schwächen erkennt, die man mal hatte oder abstellen möchte, die anderen reizen. Vielen Dank. Wohin hatte sich noch Musiker gemeldet? Ist der noch da? Der Gitarrist? Der wollte ein bisschen Musik machen, aber vielleicht wird er sich dann nochmal... Ach, da ist er ja. Wolltest du denn jetzt Musik machen oder ein bisschen warten? Ja. Ja gut. Ansonsten hätte ich auch nur was loszuwerden. Also ich verfolge das ja im Prinzip genauso wie der andere auch hier über 60 Wochen. Jeden Montag stehen wir hier, jeder hat einen Beitrag, jeder hat auch irgendwo auch berechtigt ein Thema, was zur Beschwerde steht. Ich habe mal für mich ein Resümee gezogen. Jetzt mal eine Frage an euch, so als Erwachsene, ne? So gelernte Menschen und so. wenn wir wissen, dass vom Essen vieles vergiftet wird, von der Tierzucht bis zur Saatgut, bis alles, was Leben betrifft, wird uns ganz klippenklar erzählt, dass es einfach Mist ist, was sie da reinmachen. Und dann sind die da oben so lustig und dann wird hier oben Partei ergriffen, und dem dann nur immer gegen zu kämpfen. Wozu eigentlich? Und dann frage ich mich letztendlich, was haben die da oben dann wirklich vor? Wenn die ja vom Volk sind, als gewählte Vertreter für uns, dann kann es doch nicht sein, dass die Dinge zulassen, die uns letztendlich vergiften oder die Nachkommen oder die Gene oder die Krankheiten zunehmen oder. Und ich für meinen Teil halte, Politik ist abgefahrener Schuh, das ist Kinderkram. Das ist, was ich für pubertäre Erwachsene ist das. Aber einziger Weg ist nur, jetzt auf meinem Lebensresümee, ich habe ja auch verschiedene Wege im Leben mal probiert, das geht nur gemeinsam, aus dem Herzen heraus. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir jetzt in diesem System einen Weg finden, wo wir einfach als Gemeinschaft neu wieder erwachsen können und einfach mal diese starren Regeln und Strukturen, die uns an und für sich selber jeden von klein auf groß gezogen haben, irgendwie da in der Richtung ein bisschen was dran arbeiten und ein bisschen verbessern. Weil so geht das nicht, weil wir haben ja auch Verantwortung für Folgegenerationen. Also nur dieses ewige Weggucken und dieses Scheißfeige, was soll ich dann alleine dann machen? Also ich finde das also wirklich unter aller Sau. Ich sag, was soll ich denn noch einem 12-jährigen oder einem 13-jährigen Jugendlichen erzählen? Arbeit ist das Heiligste im Leben und Geld ist das Kreuz in der Erde oder was? Das kann's doch nicht sein. Ich sag, außer Arbeit und Geld muss doch was anderes geben. Dann fragen wir, merkt hier noch jemand auch was? Ja, ernsthaft mal. Ja, so als Erwachsene. Ich sag, gut, eine Yacht ist auch gekauft, ein Porsche ist auch gekauft. Ja, klar, man kann auch eine Frau mit beeindrucken. Juhe, toll. Und dann? Was habe ich fürs Herz gemacht? Nichts. Was machen diese reichen Menschen fürs Herz? Nichts. Das sind emotionslose, kalte, abgekühlte Menschen. Die können sich nur noch profilieren, indem sie sich materiell präsentieren oder irgendwo auf dem roten Teppich präsentieren und freuen sich dann einmal im Jahr auf Applaus. Ja, was für eine Lebenskunst. Also, wenn jemand noch mal sagen will, also jetzt haben wir mal ein bisschen Musik zur Abwechslung, jetzt haben wir genug geredet. Jetzt mal den Künstler, bitte. Ja, danke André. Ja, ich bin der Syrerin, ich werde euch jetzt stören. Friede auf ein langes Leben. Sieht aus wie so ein Tier, kleiner Nacktaffe oder wie? Stehst du einfach nackt vor der Himmelstür? Mutti, vergrab meine Waffen im Boden. Mama, put my guns back to the ground. Ich will sie hier nie wieder schießen. I can't shoot them anymore, oh no. Diese kalte, schwarze, dunkle Wolke, sie kommt von oben. This cold black cloud is coming down. Als würde ich meine Augen schließen. Nack, nack, nack vor der Himmelstür. Petrus sagt, so kommst nicht zu mir. Was stehst hier nackend vor der Himmelstür? Also wirklich, tack dich erstmal an die Jumbo. So kommst du wirklich nicht zu mir. Moment mal. Petrus? Ich bin Atheist. Was mache ich hier? Und ganz nebenbei, ey, wenn du mich nicht nackend durch die Himmelstür lässt, so, also, suche ich mir halt einen anderen Religionsanbieter. Also, gibt ja genug, also. Hab gehört, bei den Wikinger soll das ganz cool sein. Oder, hey, bei den Muselmanen, da war das doch irgendwie mit 72 Spardosen oder sowas in der Richtung. Ach nee, das waren die Kapitalisten. Letzte Woche Montag, da habe ich irgendwann versaut, nämlich den Text auf Deutsch von Da gibt's ein Haus in New Orleans und das heißt die aufgehende Sonne. Es ist die Ruine vieler armer Jungs und oh Gott, ich weiß, es war keine Wonne. Meine Mutter, das ist eine Schneiderin, sie zerschnitt meine neuen blauen Jeans. Mein Vater, das war so ein Tippelbruder, der besoff sich in New Orleans. Nur das Einzige, was so ein Tippelbruder braucht, ist ein Rucksack und etwas zu saufen. Und wenn er mal ein paar Pennies übrig hat, dann tut er sich Whisky kaufen. Oh Mutti, sag deinen Kindern, sie sollen nicht tun, was ich einst tat. Das Leben zu leben in Sünde und Mysterien vom ersten bis zum letzten Tag. Rückkopplung. Ja, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Sich lieb haben sollen. für alle, die arbeiten wollen. Das war alles so einfach wär, hätte ich keine Probleme mehr, ey, yeah. Die Polizei wäre arbeitslos, es wäre wirklich ganz groß, wenn das mal alles so einfach wär, dann hätte ich drei Sorgen weniger, dann wäre die Welt voll zu versichert, aber so einfach. Wenn das mal alles so einfach wär, dann hätte ich drei Sorgen weniger, dann wäre die Welt voller Zuversicht, aber so einfach ist es danke. Das war mal ein bisschen Auflockerung zwischen den ganzen verschiedenen auch. Themen. Wisst ihr, was das so, und sag mal, was bist denn du eigentlich für ein unnötiger Kerl? Das wird weiter. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen, was so einfach am Frieden ist. Da muss man nämlich einfach da ganz einfach was weglassen. Nämlich Krieg. Und das ist es eigentlich so. Also, und Hass. Aber das sind beides so zwei Sachen, die. Ich glaube, die sind ganz schön schwierig mit sich rumzuschleppen. Und wenn man die ganze Zeit das mit sich rumschleppt, das ist doch echt scheiße. Also, das belastet einen doch und so. Und auch deswegen, also Friede ist echt irgendwie viel einfacher als Krieg und den ganzen Kram. Na, was heißt hier ausnutzen? Wir sind doch hier alle irgendwie da. Ja, pass mal auf, jetzt rede ich einfach mal Knaller dazwischen. Ich meine, alles schön gut, wenn wir hier Musik machen und alles Mögliche. Aber wenn jeder mit sagt, pass auf, ich mach mal ganz kurz. Und daraus wird dann 10, eine halbe Stunde. Es würden ja auch gerne ein paar andere auf den Beitrag bringen. Ist jetzt kein Zusammenwächst. Aber nicht dieses auf kurz machen und daraus eine halbe Stunde strecken. Ich meine, wenn jetzt ein bisschen mehr zu sagen ist oder ein Bericht, dann komm doch gerne ein zweites Mal, ist doch kein Problem. Aber doch nicht einen kleinen Finger und die Hände ab. Ich wollte nur abschließende Worte zum Frieden sagen, mehr nicht. Ja, dann mach dann die abschließende Worte. Also zwei Sätze abschließend zum Frieden werden wir noch irgendwie. Henri, ich liebe dich. Ich auch. Ich auch. Ist jetzt hier noch frei oder wie? Und du, oder ich weiß nicht, wo du hingehst. Weniger ist du schon. So, weiter geht's. Ja, ich weiß, es kocht manchmal hoch, die Emotionen. Aber es ist okay. Ich mache selber Musik. Ja? Ja, ich weiß. Und ich brauche nicht so viel Bühne, ich brauche auch nicht so viel Mikrofonscheiße. Ja. Ich sag, wenn ich hier am Mikrofon stehe, stehe ich als Mensch, weil wir hier was bewegen wollen. Ja. Eine Party machen, die können wir danach machen. Ja. Ist ja okay, ich meine, es ist ja auch so, dass angedacht, dass man hier kurz sich fasst und im Rahmen bleibt. Wir hatten mal 3 Minuten, da haben wir auf hochgestockt auf 6, weil es nicht immer passt. Und wir haben gesagt, bitte vorher anmelden. Wenn ihr länger braucht und ungefähr sagen, wie viel ihr braucht, bis zu 20 Minuten könnt ihr immer haben. Wir möchten das nur gerne einmal abklären. Und wenn das alles abgeklärt ist, dann ist alles klar. Dann werden wir hier auch nicht irgendwie aneinander geraten, okay? Ich hoffe, wir kriegen das alles hin. So, jetzt machen wir gleich weiter mit dem offenen Mikrofon. Ich hatte aber auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Da wollte ich mich gerne kurz zwischenschieben und einfach mal wieder ein bisschen über allgemeine Themen reden. Und zwar, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist halt mal wieder über unsere Mediengesellschaft, aber auch über alternative Medien und über die ganze Vielfalt. Man findet ja im Internet alles. Und klar, hier in den öffentlichen, in den Mainstream-Medien findet man nur einen kleinen Teil dessen und auch auf diesen Infoscreens und sonst was, das ist alles ziemlich deckungsgleich und will uns ein eintöniges Bild von der Welt vermitteln. Wenn man allerdings ins Internet geht, dann findet man alles, alles von leichten Zweifeln bis, Verschwörungssensationalismus nenne. Also ich habe da ein bisschen eben zum Bilderberger-Treffen gelesen und da bin ich auf einen Konflikt gestoßen zwischen Freeman von Alles Schall und Rauch und Alex Jones, dem englischen Infowars-Betreiber. Und da hat der Freeman den Alex Jones ein bisschen kritisiert, weil er Sensationalismus betreibt und aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Hauptsache, er kriegt irgendeine Story. Und ich kann das natürlich nicht so genau nachvollziehen, aber er hat ihn beschuldigt, dass er zum Beispiel geschrieben hätte, dass angeblich eine schwulen Party auf Bilderberg stattgefunden hätte, damals 2011, obwohl man davon nicht das Geringste gesehen hat. Alle anderen Beobachter haben nicht davon das Geringste mitgekriegt, aber der hat dann angeblich berichtet, dass da schwule Callboys mit einem Hubschrauber eingeflogen worden wären und so. Und wie gesagt, ich war nicht da, ich kann nichts bestätigen, aber ich finde, ich habe das auch schon öfter bemerkt, dass viele Leute, wenn sie einmal kritisch geworden sind, schon sensationsgeil werden. Die wollen sagen, ja, jetzt will ich wissen, was ist die Wahrheit? Was steckt wirklich dahinter? Wer regiert denn jetzt die Welt? Wer ist denn jetzt der Chef von der NWO? Und so weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute machen es sich auch mit ihrer Kritik ein bisschen zu einfach, indem sie dann nicht mehr den Mainstream-Medien, sondern irgendeiner anderen Clique glauben. Es gibt halt die verschiedensten Cliquen im Internet, die alle ihre eigene Wahrheit postulieren, und die aneinander gehen und sich richtig teilweise an den Kragen gehen. Und ich persönlich glaube keinen von denen. Ich versuche mir immer noch meine eigenen Gedanken zu machen und viele Sachen. Ich werde jetzt auch mal ein paar Beispiele nennen, die vielleicht bei manchen Leuten nicht so gut ankommen, aber zum Beispiel, ich glaube auch nicht an das OPPT oder solche Sachen, weil wenn dann jemand sagt, alle Regierungen auf der Welt sind zwangsvollstreckt, dann macht das sich auch schon wieder ein bisschen einfach. Und auch viele aus der Reichsbürgerbewegung, die machen es sich zu einfach, indem sie sich auf irgendwelche Instanzen berufen, die angeblich Legitimitäten von irgendwelchen Machtinstanzen entweder widerrufen haben oder gesagt haben, nee, die sind nicht die richtigen Machthaber, sondern jemand anders, ignorieren damit aber die Realität der existierenden Machtstrukturen, die sich auch nicht an diese Regeln halten werden, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird meiner Meinung nach keiner mehr sich wirklich an irgendwelche existierenden oder nicht existierenden Gesetze halten, sondern dann wird halt mal hart durchgegriffen. Das ist nicht schön, aber das muss man halt sagen. Das heißt nicht, dass man jetzt alles akzeptieren sollte, was einem vorgegaukelt wird und was nicht. Ich meine, ich weiß auch, dass nicht alles im Grade ist mit dem, was man in der offiziellen Version hört, was auf Wikipedia steht, aber man muss sich auch ein bisschen zusammenreißen und nicht in diesen Verschwörungssensationalismus verfallen und sagen, oh ja, jetzt habe ich die Lösung, wenn ich an OPPT oder wenn ich an Staatenlos-Info glaube, dann wird alles gut, sondern man sollte immer noch sein eigenes Gehirn einschalten. So, Und es geht auch im Internet eine Sache um, wo Leute aus existierenden Urteilen, zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts, Sachen schlussfolgern. Wenn man sie dann versucht zu überprüfen, dann merkt man, dass das eine Schlussfolgerung ist, die man nicht unbedingt widerlegen kann, die man aber auch nicht belegen kann. Dann gibt es zum Beispiel das berühmte Urteil, wo angeblich der BRD das Recht auf Steuern entzogen wurde, wo dann allerdings das Bundesverfassungsgericht zwar gesagt hat, dass das Wahlrecht, das ist eine Schlussfolgerung aus dem Urteil, wo das Wahlrecht für illegal erklärt wurde und wo dann gesagt wird, dann gibt es auch keinen legitimen Machthaber, der Steuern erheben kann. Das ist wie gesagt eine von diesen Schlussfolgerungen, die man weder widerlegen noch belegen kann und die sich im Konflikt stehen mit real existierenden Machtstrukturen. Auch solche andere, da gibt es auch genug andere Beispiele, aber das war es erstmal von mir. Ich wollte nur dazu anregen, selbst zu denken. Und jetzt eröffne ich wieder das offene Mikrofon. Wie gesagt, bitte kurz fassen. Und wenn ihr längere Beiträge habt, anmelden. Bitte gewaltfrei bleiben, jugendfreundlich, nicht schreien und niemand persönlich angreifen. Danke. Ja, das, was Herr Hansen gesagt hat, man nennt das auch Gleichheitsgebot. Artikel 3, Absatz 3 und Artikel 33 und noch ein anderes Artikel, aber darüber werde ich nächste Woche drüber sprechen, weil ich vorbereite mich, ihr Juristen von oben, euch wieder Scharma zu machen. Bis jetzt habe ich geschafft, aber noch einmal, ich steigere mich. Aber wie gesagt, in der BRD gibt es kein couragierte Menschen oder die Masse ist nicht da. Es gibt nur Einzelne, aber es reicht nicht. Doch, es reicht für die Leute, die was bewegen, aber für die anderen, die schlafen weiter. Was ich heute sagen wollte... Nein. Entschuldigung. So. Bier gibt es nicht. Wodka. Ja. Und zwar, ich wollte etwas sagen heute. Die sind endlich weg schon. Oder die werden das vielleicht hören im Mikrofon. Ich wurde angegriffen, letzte verbal angegriffen hier. Und ich bin jemanden, wenn man über Friede spricht, sollte man auch es tun. Ich spreche nie von Friede, weil Friede muss man definieren, was Friede ist. Und zwar habe ich letztes Mal über Yoga gesprochen. Und hat man mich falsch interpretiert und jetzt werde ich euch erzählen über die Yoga-Lüge. Es ist nicht von mir, es ist von Ulrich Walker. Am 11. September 2015 wurde diese Nachricht über Internet verbreitet. Die Frau hat auch eine Webseite über Betrug europäische Frauen. Elena, das sind nur Stichworte jetzt. Elena Petrovna Blavatsky hatte ich schon darüber gesprochen letzte Woche. Indien, Manipulation und Medientechniken vom Yoga. Ich habe letzte Woche gesagt, ich wiederhole nochmal, ich wurde angegriffen, aber ich habe nicht gesagt, dass Yoga scheiße ist. Ich habe gesagt, Yoga und Meditation ist etwas sehr Gutes, aber nicht, wenn es unter der Führung... Unter der Führung, wir haben Wind heute, es wackelt heute hier, unter der Führung eine Pseudo-Guru. Und in der BRD gibt es sehr viele Yoga-Studios. Ich könnte in der Tiefe gehen, aber das würde lange dauern, warum in Deutschland oder in der BRD so viele Yoga-Studios gibt. Es hat einen Grund. Wieso glauben wir Europäer mit feindlichen Weisheiten, Entschuldigung, meine Brille, ich bin nicht gut vorbereitet heute. Wieso glauben wir Europäer mit feinostlichen Weisheiten, das Paradies auf Erden errichten zu können? Wieso? Eine Frage. Nicht mal Kindergartenkinder werden von Yoga-Übungen verschont, selbst dann nicht, wenn Eltern ihre Bedenken äußern. Stellen Sie sich vor, im Kindergarten würde man das Vaterunser beten. Das gäbe einen Aufschrei. Ich möchte Ihnen ja nicht die Freude verderben und natürlich gönne ich es Ihnen, wenn Sie sich wohlfühlen, Sie schneller aus der Yoga-Knoten ja, entwirren können, Und als ich eine verdrehte Schnürsenkel oder mittels Klangschal im Einklang mit sie selbst sind. Aber finden Sie es nicht sonderbar, dass Yoga aus einem Land kam, in dem alle 22 Minuten eine Frau vergewaltigt wird? Im schlimmsten Fall gequält und an einem Baum gehängt wird. Und die Kluft zwischen bitterer Armut und extrem Reichtum nirgendwo so groß ist wie in Indien. Die Zahl der indischen Millionäre in siebenstellige, aber das beeinflusst das Land der rund 300 bis 400 Millionen Inder, die unter der Armutsgrenze leben, kaum. Ausgerechnet aus diesem Land erhoffen wir Europäer uns eine ausbalancierte Spiritualität und schwören auf diese Meditationstechnik. Als Inge Leib und Seele davon ab, von einer Yoga-Tradition eines Landes, das mit der Tradition Menschen Systematik abzutreiben einhergeht. Ich werde das heute nicht alles lesen, weil das ist sehr in der Tiefe. Ich wiederhole in kurz für die Leute, die mehr wissen wollen. Ihr könnt bei mir kommen und ich habe alles darüber. Elena Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky war die Frau, die 1800-Schiss-Methode, die Leitfaden geschrieben hat über diese Yoga-Meditation. Und die haben eine Gruppe gemacht, wo die Leute am Tisch zusammen, die Pseudo-Elite, am Tisch saßen und die haben die Geister gerufen. Mom. Ihr solltet euch fragen, woher kommt der Name? Und Adolf Hitler? Adolf, oh schön, hier wieder ein Campress. Toll, mit einem Regenbogen, das ist geil, ich habe sowas noch nicht gesehen im Leben. Erste Premiere in Hamburg. Und Adolf Hitler, der endlich eine Marionette war, hat die Lehre bekommen, die Leitfaden von Elena Petrovna Blavatsky. Und bis heute diese Lehre an diverse Yoga inzwischen, Theosophie heißt das. Sogar Rudolf Steiner war auch ein Partisan von dieser Technik. Und man kann mit dieser Bewegung, wenn man sie die Chakren öffnen, ist man hier an der Wurzel und man kann sehr viel Manipulation machen und die Leute, die was suchen, weil sie nicht mehr zentriert sind in ihrer Mitte, dann brauchen die solche Art von Guru, die alles erzählen. Bitte jetzt mach die Beine breit oder mach die Beine so, öffne dein Chakren. Und wenn die Leute offen sind, die Chakren sind geöffnet, kann man mit Energie sehr gut manipulieren, dass die Leute danach fühlen sie, die fühlen sie in Freude, ein Glücksgefühl und man kann mit diesen Leuten alles erreichen. Darum warne ich die Leute wieder oder die Menschen, die das praktizieren, pass auf, ihr könnt meditieren, ihr könnt Yoga machen, aber für sie selber und mit ein paar guten Freunden. Aber nicht in ein Yoga, wo ein Guru da ist. Weil er weiß sehr viel über diese Energie, er kann manipulieren und es bleibt Schädigung bei dem Mensch. Aber das ist sehr tief, ich habe die Zeit hier nicht darüber zu reden. Für die, die das wissen wollen in der Tiefe, danke schön. Es gibt Leute, die wissen darüber. Dann bringt mir einen Stick und ich werde euch die ganze Mappe schicken. Bei Pestik. Dankeschön. Hallo, liebe Leute. Ich spreche heute nicht nur für mich. Erstmal soll ich schöne Grüße bestellen von Nicole, die leider heute nicht hier sein kann, die krank ist. Nicole hat ein schönes Gedicht geschrieben. Ich habe das gefunden im Internet. Ich habe ihr gefragt, ob ich das hier heute verlesen darf und sie hat zugestimmt. Deshalb möchte ich das heute hier mal verlesen. Einfach mal nachgedacht. Einmal nachgedacht über Tag, über Nacht, über Krieg und Frieden, Aktivismus und Passivität. Da frage ich mich, worum es hier eigentlich geht auf diesem Erdenweg. Was tun wir hier? Leben, lieben, lachen und schöne Dinge machen? Kämpfen, strampeln, hampeln, wie sie uns zertrampeln. lassen alles mit uns machen, nur für irgendwelche Sachen, die uns niemals glücklich machen. Sollten endlich auf unser Recht bestehen, in unsere Seele hineinzusehen und in die Tiefe gehen. Yin und Yang, es braucht das Licht und das Dunkel, das Hoch und das Tief, dann läuft auch nichts mehr schief. Doch nickt bis zur bitteren Not, sonst ist die Seele tot. Also rechtzeitig aufgewacht und an das Wichtigste gedacht. Liebe, Frieden, Glück bringt uns wieder zurück. Ins Herz, ganz ohne Schmerz. Ja, moin, liebe Liebenden. Ahoi und gute Laune. Ich habe mal eine Frage. Ich kann die mir selber beantworten, aber wisst ihr, was ein Zeuge ist? Ein Zeuge, so nach meiner Definition, ist etwa jemand, der etwas bezeugen kann, weil er was gesehen hat, mit dabei war. Und jetzt möchte ich mal an die Zeugen Jehovas, möchte ich mal gerne ein Wort wenden. Was habt ihr denn gesehen? Was habt ihr Zeugen Jehovas gesehen, was ihr bezeugen tut? Außer, ihr habt ja nicht mal eure Geburt gesehen, obwohl ihr die miterlebt habt. Aber was von Joshua oder wie auch immer der heißen mag, ey, seid ihr nicht. Ihr habt irgendwas gelesen, ihr kriegt was indoktriniert und daran seid ihr jetzt gebunden oder ihr habt euch gebunden daran und lebt danach. Das ist schön, aber ihr seid keine Zeugen. Nur mal so nebenbei. Werdet mal klar. Und wenn ich jetzt mal mit Christus sehe, ja, Christus hat für uns gelitten oder so, sagt man ja. Ja, ich habe auch nicht gegen Christus, alles super. Aber, ey, ich sehe überall Leiden. Ich sehe überall Leiden. Also, wenn er für uns gelitten hat, dann sind wir alle Jesus Christus. So, zum anderen, ja? Und zum allerletzt. Leben wir wahrhaftig, ehrlich und im Jetzt und hier. Ich danke sehr. Ahoi und gute Laune. Ich wollte auch noch mal was zu Yoga und so sagen. Es stimmt schon, dass wenn ein Guru da ist, dass ein Guru auch schlecht sein kann und so weiter und so fort. Und, aber letztendlich kommt das immer darauf an, wie ein Mensch das praktiziert, in welcher Richtung. Also ob er dabei positiv ist, also in Liebe. Also ich sage, die Liebe kommt aus der Seele. Ja? Und nicht aus dem Ego, aus dem Ich, ich armes Ich. Ich krankes Kind und weiß ich nicht alles, sondern aus dem Herzen, aus der Liebe. Ja, wenn ich mich selber liebe, dann kann ich alle Menschen lieben. Ich sehe dann in allen Menschen das Gute. Ich habe schon immer das Gute gesehen und dann wurde ich verraten und dann habe ich auch gesagt, oh, warum immer ich? Zum Beispiel die vedische Lehre ist eine echt gute Lehre, also da ist echt viel Gutes, aber wenn der Mensch dabei Angst, Ängste hat, eine Angst nach der anderen, nach seinem Ego liebt und so weiter, ja, dann bringt das nichts. Du kannst 1000 Bücher über Bewusstseinserweiterung lesen und das sind nur Worte, du musst selber eine Bewusstseinserweiterung erleben. Man kann darüber lesen, es realisieren und so weiter, aber man muss in sich selber hineinschauen, um sein Bewusstsein zu erhöhen. Naja, was ich noch sagen möchte, das ist jetzt eine ganz krasse Verschwörungstheorie. Die Politiker, ist ja bekannt, sind Hampelmänner, manipulierte Leute, die einfach nur ja, das halt labern, was ihnen auf den Tisch gelegt wird. Hinter den Politikern sollen ja die 13 Familien sein. Die sind jetzt natürlich auch die Buhmänner. Aber hinter diesen 13 Familien sind nochmal welche. Und die können ohne Security, ohne irgendetwas durch unsere schöne Welt spazieren und hinter denen oder davor, keine Ahnung, sind dann noch die Geheimbünde, die Kabale oder wie das heißt, und Jesuiten und Illuminaten und Freimaurer und keine Ahnung. Und hinter denen da stecken negative Außerirdische. Verschwörungstheorie, ja? Aliens, weil Außerirdische sind für mich auch eher die Guten. Es gibt Gute wie Schlechte. Aliens sind für mich die Negativen. Und diese Negativen, das ist dieser was in der Bibel steht, wo der Sturz des Himmels, wo Luzifer geboren ist und so weiter. Also es ist so, dass unsere Erde, seitdem die Kontinente noch zusammen waren, gab es da schon menschliches Leben. Also da waren wahrscheinlich, ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, aus anderen Galaxien oder was weiß ich, haben dann hier Leute gewohnt. Ja, also Wesen. Keine Ahnung. Es wurde bestimmt vielleicht auch eine Rasse erschaffen, die sah anders aus als jetzt. Und naja, auf jeden Fall, als unsere Kontinente noch zusammen waren, also vor Millionen von Jahren, gab es hier auf dieser Erde definitiv Leben. Und in der Zeit, wo Dinosaurier waren, gab es auch Beweise. Es gibt Beweise aus Völkern, aus der Völkerkunde, wo ein Mann auf dem Dinosaurier sitzt, auf so einem, was Nashorn ist. Verbotene Archäologie. Wir können so reinschauen, bitte. Da findest du ja, wird ja immer öffentlicher. Ja, ja. Na, also immer mehr Wissenschaftler schweigen nicht mehr und reden darüber, wie zum Beispiel Heinrich Kuparz. Von dem habe ich das, dass als die Kontinente noch zusammen waren, dass da schon Leben existierte. Hochtechnologie. Genau, also richtig Zivilisation, Superstädte mit Supertechnik, ganz höher als jetzt, auf jeden Fall. Und die waren gut. Bis dann irgendwann, das ist auch richtig lange her, also das ist so eine ganze Evolution, also die Welt ist im Zeitalter, unsere Erde ist im Zeitalter, wo das geht, keine Ahnung, wie lange geht das? 100.000 Jahre, 200, 500, ja, 1000 Jahre geht ein Zeitalter. Und dieses Leben der Erde hat, glaube ich, 2 oder 3 Zeitalter, wo das gut war. Und dann das eine Zeitalter, wo es anfing, dass die guten Wesen sich quasi gegen Gott, gegen die Quelle der Liebe, und die Liebe ist im Universum die stärkste Kraft. Sie ist halt unsichtbar, deswegen kann man das nicht, Albert Einstein konnte das nicht in seiner Formel mit aufnehmen. Auf jeden Fall, ja, ist in der Zeitalter, wo Atlantis und Lemuria war, die schwarze Magie aufgetaucht, und die war wohl so krass, dass sich die Elemente sogar aufgebäumt haben. Wie ich das jetzt verstehen soll, weiß ich auch nicht. Ich weiß das alles auch nicht, aber auf jeden Fall ist so eine Art Fluch auf uns. Und wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben, denn wenn wir Liebe in unserem Herzen haben, uns selber suchen, an uns arbeiten, uns finden und betrachten, und haben die keine Chance, uns im Unterbewusstsein mehr zu beeinflussen, diese negativen Energien. Muss mein Sohn machen. Alles klar, alles klar. Okay. Ja gut, nächstes Mal mehr. Dankeschön. So. Hallo. Hey, du. Was sagen wir? Ja, ganz kurz wollen Sie alle was sagen. Ja. Eine Sache muss ich unbedingt noch mal sagen. Hier ist das offene Mikrofon. Hier spricht jeder nur für sich. Ja, jeder darf hier mal was sagen und jeder darf hier mal rankommen und was sprechen. Jeder spricht nur für sich in seinem eigenen Namen. Darf man das aufnehmen? Jassin! Ja, guten Abend alle zusammen. Ich bin der Evgeni, ich bin jetzt so das zweite, dritte Mal hier. Und ich wollte mal eine Sache loswerden, bei der ich mich sehr, sehr, sehr stark drüber wundere. warum irgendwie die deutsche Öffentlichkeit da nicht massenhaft auf die Straße dagegen geht. Also andererseits ist natürlich erklärbar, es ist eine Information, die gerade mal in zwei deutschen Zeitungen überhaupt zu finden und nachlesbar ist, einmal im Handelsblatt und einmal in der Freitag. Es geht nämlich darum, dass das ukrainische Parlament vor jetzt nicht allzu langer Zeit beschlossen hat, einen wesentlichen Teil der Menschenrechtskonvention halt also daraus auszusteigen. Und das ist eine, in meinen Augen eine unglaubliche Ungeheuerlichkeit. Ich finde, das ist ein Thema, bei dem die Menschen wirklich zu Tausenden auf die Straße gehen müssten. Und um jetzt, also da, ihr könnt es halt bei der online, bei der Freitag könnt ihr das halt nachlesen. Und ja, der Henrik liest euch gleich auch nochmal vor, um welche Paragraphen es geht und um welche wirklich wichtigen Grundrechte es da geht. Also es geht wirklich nicht, es ist wirklich keine Lappalie. Es geht wirklich darum, dass, dass ein Staat sich parlamentarisch hinsetzt im Parlament und darüber entscheidet, wesentliche Grundrechte des menschlichen Daseins, sage ich jetzt mal, aufzuheben. Ja, genau. Ich wurde gebeten, das hier vorzulesen. Da steht das drin. Das ukrainische Parlament hat eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Also das ist der Freitag. Die aber weder medial noch politisch im Westen aufgegriffen wurde. Und zwar konkret handelt es sich darum, die Rada hat fast einmündig beschlossen, dass die Einhaltung der Menschenrechte und andere völkerrechtlichen Verpflichtungen im Kriegsgebiet ausgesetzt wird. Explizit betrifft das Artikel 9, 12, 14 und 17 des internationalen Abkommens über bürgerliche und politische Rechte und Artikel 5, 6, 8 und 13 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Und dann ist hier noch aufgeführt, als kleines Beispiel dessen, was man unter anderem aufgehoben hat, Artikel 9 des internationalen Abkommens über bürgerliche und politische Rechte, Absatz 1, da steht, jedermann hat ein Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Niemand darf willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Niemand darf seine Freiheit entzogen werden, es sei denn aus gesetzlich bestimmten Gründen und unter Beachtung des im Gesetz vorgeschriebenen Verfahrens. Absatz 2. Jeder Festgenommene ist bei seiner Festnahme über die Gründe der Festnahme zu unterrichten und die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen sind ihm unverzüglich mitzuteilen. Und so geht das weiter. Also unter anderem diese Rechte hat man nicht mehr. Das heißt, man kann jederzeit irgendjemanden festsetzen und muss ihm nicht mal sagen, warum. Das ist der logische Umkehrschluss. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Aber nur ganz kurz. Ich wollte was. Ich heiße Alexander und ich spreche für mich. Ich wollte was dazu sagen, was gerade Evgenij erzählt hat. Russische Medien haben so eine Umfrage gemacht, wie viele Länder stehen mehr für Krieg gegen Russland. So, und die Amerikaner waren mit 56% vorne und dann andere westliche Länder. Und Deutschland war Schlusslicht in dieser Umfrage. Nur 19% Deutschen sind für Krieg mit Russland. Und ich wollte euch dafür bedanken. Danke, danke Deutschland. Danke Russland! Hallo nochmal. Hier. Ja, das ist einfach. Ja, ich muss immer mit als Schmarotzer aus Frankreich. Ich sollte zurück in meinem Land, hat man mir letzte Woche hier gesagt. Ja. Ja. Ich sollte zurück in meinem Land. Mein Land ist die ganze Planet Erde. Und einige denken, ich bin Schmarotzer, weil ich habe immer meine Wodkaflasche dabei. Und ich werde euch sagen, ich trinke gern vor der Kamera ein wenig Wodka-Schluss. Natürlich, es ist Wasser, aber gut. Vor der Kamera kann man tricksen, ja. So machen wir unsere Politiker auch. Hm? So. Ja. Und ich werde hier weiter. Es gab vorher ein paar Leute, die mich wieder Recht gegeben haben. Oder es gibt kein Recht und kein Unrecht. Es gibt nur Tatsache. Und entweder man entscheidet sich für die Richtung oder für die Richtung. Natürlich für Leute, die etwas mehr im Kopf haben. Es gibt mehr als nur das oder das. Das und das nennt man Dualität. Und solange die Leute in der Dualität sich befinden, solange kann man sie ausspielen. Wenn zwei sich streiten, der dritte freut sich. Es gibt mehr als Dualität im Leben. Und ich werde Leute, die mich hier, die sind sogar auf mich zugekommen, für die Leute, die das in der Tiefe wollen, ich bitte nochmal um Stick, weil ich mache nie über Internet oder über E-Mail. Und ich werde das noch etwas weiter hier sagen. Ich muss meine Brillen. Das, was der junge Mann vorher gesagt hat über die Konvention, das stimmt auch. Das ist die Konvention, die Genfer Konvention. Menschenkonvention, der Genfer Konvention. Das heißt jetzt, sie können jeden Mensch, auch hier in der BRD, GmbH, festnehmen. Mir passiert öfter mal, weil ich lehne mich ab oder dagegen, gegen diese Obrigkeit. Und nächste Woche werde ich euch etwas erzählen, was ich jetzt vorbereite, auch gegen die ein paar Leute hier, Obrigkeit. Es bringt mich Spaß, weil man macht sie mit ihrer Lüge und deren Paragraph Schachmatt. Und was die machen, ist nicht legal. Die Justiz in der BRD stoßt gegen Anordnung der Allier-Siegermächte. Und das muss an der Kriegstribunal an den Haag gebracht werden. Und das ist genau das, was ich vorbereite. Und man kann nicht über Frieden sprechen, wenn man nicht sauber macht. Und zwar darüber spricht. Und ich habe keine Angst. Der Angst, nur dumme Leute haben Angst. Ihr könnt mich abholen. Ich habe keine Angst von euch. So, und jetzt werde ich euch hier sagen, aber ich vermisse hier die Solidarität in diesem Land. Ich vermisse. Aber es geht nicht um die Masse. Es geht nur um ein paar Leute, die was bewegen. Und die Kette, die Perlkette öffnet sie. Und dann eine Perl fällt runter und die nächste folgen. Und ich freue mich drauf. Jetzt werde ich hier euch noch erzählen über Yoga-Lüge. Die Europäer, ich nehme nur ein paar, weil es ist so komplex. Die Europäer sind so naiv, das ist das, was diese Pseudo-Elite-Leute über uns denken. Die Europäer sind so naiv, dass sie sich blind auf fein östliche Meditationstechniken einlassen, ohne zu wissen, wohin die Reise führt. Wie gesagt, der mehr wissen möchte, bringt einen Stick. Ohne Elena Petrovna Blavatsky hätten wir die Reise vielleicht nie angetreten. Die Theosophin, Okkultistin und Begründerin der esoterischen Weltanschauung war eine wichtige Wegbereiterin der Praxis von Yoga, Meditation und buddhistische Übungen in Europa und Amerika. Könnt ihr ein wenig ruhen hier? Bitte, bitte. Ihr Interesse für Esoterik wurde durch die umfangreiche Bibliothek ihrer Urgroßvater, eine Freimaurer, Zufall, auch ein Freimaurer, wieder ein Zufall. Und danach spricht man von Verschwörungstheorie, wieder ein Zufall. Mit rosenkreuzerischer Ausrichtung geweckt, die sich ausgiebig studierte. Die meiste Zeit verbrachte sie im Palais der Großvater, Vaters, Genitiv, wo sie fast jeden Abend geladene Gäste in ihren Seancen, Ritual nennt man das heute, zusammenfanden, um sie mit Tischlerrücken, so nannte man das damals, Schreiben von Geisterbotschaften und andere Manipulationen unterhalten zu lassen. Auf Reise durch Europa, Asien und Amerika, die von ihr Vater und Großvater finanziert worden seien, soll sie in dieser Zeit von Eingeweihten und Meistern die Grundlage ihrer späteren Lehren vermittelt bekommen haben. Im Mai 1888 komisch die Verfassung in Deutschland, die richtige Verfassung bis heute, ist 1881 geschrieben worden, als die First damals gegen Napoleon, der Krieg von Napoleon war beendet und dann hat man gegen Frankreich schon etwas versucht zu machen. Im Mai 1888 konvertierte sie zum Buddhismus, ja, noch eine Linie, sie konvertierte sie zu Buddhismus, fortan pflegte sie den Kontakt mit Geistern, die sie als Meister und Mahatma bezeichnete. Wie gesagt, die das in der Tiefe wollt, das ist sehr interessant, da ihr seid an der Ursprung der Manipulation, kommt von Elena Petrovna Blavatsky, Okkultistin, und Adolf Hitler hat eine Lehre bei ihr gemacht. Und ja, man kann auch mit Mikrofon, es gibt drei, noch ein Satz, entschuldige mich, es gibt drei Möglichkeiten, wie man Leute manipulieren kann. Einmal mit der Stimme Angst machen. Zweite, man hat jemanden in der Uni oder man sagt, oh, von Ihnen, Vitamin B nennt man das. Von Ihnen, es wird ein Junge, wir brauchen solche Leute wie Sie, Sie steigen nach oben. Und derjenige in der Uni, der BWL oder WWL oder keine Ahnung was, der Professor hat mit mir, er hat mir einen Taps hier gegeben und ich komme hoch. Und der dritte ist im Namen Gottes. Ich bedanke mich. Ja, Timothy heiße ich und ich spreche hier für mich, so als Mensch, der ich auf dieser Erde bin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele wundervolle, wirklich schöne Themen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie hier irgendwie nicht mehr stattfinden. So. Also es ist irgendwie, wirkt das auf mich immer ein bisschen meckerig und ein bisschen sehr viel mahnen und ein bisschen wenig wachen. Aber naja, gut. Was wollte ich zuerst sagen? Ich wollte sagen, weiß hier einer ein Gegengift gegen Politik? Eins weiß ich, Politik ist es nicht. Man kann Politik nicht mit Politik bekämpfen. Und Jonathan Mieser hat etwas Schönes gesagt, auch wenn ich das jetzt hier nicht allen nachsagen will, aber ich komme mit diesem Satz sehr gut klar. Und er hat gesagt, die politischen Aktivisten von heute sind die miesen Realpolitiker von morgen. Ob sie es gut meinen oder nicht, irgendwie sind es wieder Menschen, die Macht wollen und anderen sagen, worum es geht, wo längst es geht, die irgendeinem eine Wahrheit zu erzählen haben. Wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann ist es, dass kein Mensch irgendwie jemand anders zu sagen hat, wie er sein Leben leben soll. Er kann ihm vorleben, wie es nicht geht, also er kann ihm es friedlich vorleben, ein Vorbild sein und das kann schon erfüllend, es kann erfüllend sein. So. Und ich denke, dass kein Mensch für Macht auf diesem Planeten ist, dass kein Mensch überhaupt Macht innehaben sollte. Das ist meine Meinung persönlich. Und ich muss sagen, ich war jetzt 4 Wochen lang nicht hier und das hat verdammt gut getan. Und das ist irgendwie auch schade, weil ich freue mich hier auf alle Leute und deswegen bin ich auch hier, dass ihr alle noch hier seid, finde ich wundervoll. Das ist wirklich mein größten Respekt, dass ihr noch hier steht. So. Nur irgendwie hat es gut getan, hier nicht zu sein. Und ganz am Anfang, die ersten Monate, hat es mir eher schlecht getan, wenn ich mal einen Tag nicht hier war. So, ich habe das vermisst, hier zu sein. Und jetzt frage ich mich, wo sind die ganzen Menschen vom Anfang und was hat die dazu gebracht, wieder nach Hause zu gehen, wieder wegzugehen von dieser Sache hier? Und ich kann nur sagen, mir fehlen hier die guten Vibrationen, mir fehlt hier die Liebe, mir fehlt hier für etwas zu sprechen. Ich brauche nicht immer gegen die Pharmaindustrie. Ich kann natürlich Informationen bringen. Man muss auch mal wissen, wer ist zum Beispiel Monsanto? Wer sind diese Firmen, die uns vergiften, die unsere Lebensmittel patentieren, die unser Saatgut irgendwie patentieren? Und uns jegliche Form von Leben nehmen, so von Lebensgrundlage. Natürlich muss man sich mal informieren, aber noch viel schöner ist es hier, den Menschen vielleicht mal beizubringen, wie es ist, einen Holunderblütensirup zu machen oder dass man sich mit Giersch basisch ernähren kann, dass Giersch eins der basischsten Kräuter überhaupt ist. Und wir sind hier alle chronisch übersäuert in Europa. Chronisch übersäuert, weil wir uns viel zu viel Zucker geben. So, ich spreche da auch aus Erfahrung. Aber wir dürfen doch nichts sagen, was gesund ist. Also zum Beispiel Brennnesseln sind gesund. Das du doch hier. Aber dann müssen wir doch nicht über etwas sprechen wie eine GmbH, über Faschismus, über was weiß ich. Da können wir doch über schöne Sachen sprechen. Natürlich muss man sich manchmal informieren. Oder sollte man, weil man wissen sollte, mit wem man es hier zu tun hat. Aber Politiker kann man nicht mit Politik bekämpfen. Und ich habe echt ein Problem mit Ideologie so. Ich denke, Ideologie hat auch nichts auf der Straße zu suchen, meiner Meinung nach. Und was meint ihr wohl, warum diese Sache hier, die am Anfang so viele Menschen angelockt hat, wo so viele Menschen da waren, die dachten, oh, hier ist Aufbruch, hier ist Veränderung, hier wollen wieder Menschen wirklich etwas. Warum ist das zerschlagen worden? Weil hier so viel Politik stattfindet. Aber am Anfang war es gefährlich und plötzlich kamen wieder die typischen Rattenfänger von links und von rechts. Sie kamen. Ganz ehrlich, ich habe es miterlebt in der Orga. In deutschlandweit sind Menschen von Attac, von DKP, von VVN gekommen. So, ich habe nichts gegen diese Menschen. Ich habe höchstens etwas dagegen, dass Menschen sich immer meinen, organisieren zu müssen. So, ist mir völlig egal, ob links oder rechts. Wir müssen uns nicht organisieren. Wir können sein und wir können etwas Schönes vorleben. So. Und wie gesagt, meiner Meinung nach hat Ideologie nichts auf der Straße zu suchen. So, wenn stehe ich auf der Straße, um mit euch gemeinschaftlich neue Wege zu finden, wie wir das hier endlich hinter uns lassen, wie die Gesellschaft nur Egos aufbaut und nur sich gegeneinander irgendwie bewegt. Das ist auch nicht Kapitalismus, wo wir leben, das kann auch jeder einem erklären. Für mich ist es nur der Kapitalismus, weil er wirklich alles kaputt macht, was hier ist. So, bis nichts mehr da ist an Lebensgrundlage, so alles zu zementiert. Und was ist denn die Grundlage von Kapitalismus? Von Kapitalismus ist die Grundlage, dass wir dazu erzogen werden, unsere Arbeitskraft möglichst gewinnbringend auf den Markt zu schmeißen. Ups, jetzt habe ich etwas gesagt, was ein Linker bestimmt sofort unterschreiben würde. Ist ja auch schön, diese Aussage so. Aber ich brauche dafür keine Ideologie. Nur die Schulen sollten sich meiner Meinung nach ändern. Es kann in jedem Dorf, das autark lebt, eine Schule sein. Und die Kinder können, wenn sie alt genug sind, wie Studenten durch die Dörfer reisen und überall was anderes lernen. Vielleicht ist das eine verdammt gute Musik machen, dort kann es das lernen. Das andere hat Kräuter, mit denen es kennt es sich genial aus. Das andere weiß, wie man Häuser baut und hat super geniale neue Häuser gebaut. Subsidiaritätsprinzip ist auch geprägt, aber ist ein wundervolles Prinzip, bin ich der Meinung. Ganz viele autarke Dörfer, die anfangen, in ihrer Region es selbst zu lösen. Zum Beispiel ein Problem kann man dadurch meiner Meinung nach loswerden und das ist Überbevölkerung. Weil warum, wenn ich nachdem nur so lebe, dass ich jetzt davon satt werden kann, was ich unter mir habe, dann bekomme ich nicht 10 Kinder, wenn ich die nicht satt machen kann. Dann bekomme ich nur so viele Kinder, wie ich auch satt machen kann. So, also meiner Meinung nach ist Autarkie und Selbstversorgung das Prinzip, das ist es für mich, das möchte ich niemandem anders aufdrücken, das ist meine Idee, die ich so ausspreche. Aber ich wünsche mir eigentlich eine Welt, in der jeder eine Idee hat, die er leben kann, in einer kleinen Fläche, er nimmt nicht so viel Platz weg anderen Menschen, er gibt diese Idee und damit tritt er niemand anders auf die Füße. Das ist meine Freiheit, die dem anderen auch seine Freiheit gewährt. So. Und das wollte ich nur mal irgendwie loswerden, weil ich denke, wir können hier Ideen und positive Alternativen aussprechen und miteinander teilen, das ist genial. Und da muss keine Ideologie draus werden, wo wieder irgendwelche Menschen vorweglaufen und die anderen laufen blind hinterher und sagen, ja, diese Organisation, diese Partei wähle ich. Was ist denn Partei? Das ist Splittern und das ist hier auch passiert. Die Politiker sind gekommen und haben das Ganze hier zersplittert, weil es wirklich eine Chance war zur Veränderung. Hier war wirklich viel, oder hier ist immer noch Chance zur Veränderung so. Aber es müsste halt wieder neue Funken geben von guten, wundervollen Ideen, die hier ausgesprochen werden und vor allen Dingen von Alternativen, meiner Meinung nach. Alternativen zu dem, wo hier gesagt wird von Politikern, es sei alternativlos und das ist es nun mal wirklich nicht. So, das möchte ich nochmal sagen. Und jetzt wollte ich nur noch einen Poetry Slam hinterherknallen und dann lasse ich das Mikrofon auch an den ungeduldigen jungen Mann hier weiter. Einen Moment noch, warte. So. Gar nichts passiert, alles stagniert, Matrix serviert. Auf einmal sitzen wir hier und haben Hartz IV. Wie es wir wohl in das dritte Jahrtausend nach dem Jesus schaffen? All die leblos schlafen, kranken und mutierten Rhesusaffen. Ohne Genesungswaffen, die doch eh nichts schaffen, außer dämlich gaffen, dämlich lachen, aufstehen, setzen, saufen, fressen, rauchen, pissen und wieder aufstehen müssen. Mir geht das auf die Nüsse, laufend messen, andere Menschen über ihren Haufen metzeln. Tausende Texte, tausende Zettel, die ich ohne Pause setze. Der Traum der Nächte wird zur lauten Message. Doch keiner will sich wandeln, stillgestanden, Pillepalle, Grillenangeln, Mille machen, in den Rachen und über hungernde Kinder lachen. Mindestlohn, Million, Billionen, Himmelhohn, Willenwurm, Pepillenration, den Willenklon, wer will das schon? Mein Gebiet, dein Gebiet, in Reih und Glied, warum heißt es nie, vereinigt sie, damit finally die Freiheit siegt und es keinen Krieg zwischen Waffen und den Steinen gibt. Ich weiß es nicht, scheiße ist, dass mein Gewissen nur so leise spricht. Gewissen, Gewissen, geh mit Gott, aber geh. Wissen. Danke. Hi! du bist jetzt im Fernsehen, Digga. Ich weiß, aber da spucke. Egal, scheiß drauf, okay? Warum fängt die Schule um 8 Uhr an? Warum? Die Schule. 8 Uhr. Das ist so früh, das ist schaffen. Kann ich schlafen, Mann? Puh, bitte. Okay, danke schön. Yollarında, ya. Ja, kannst ruhig rankommen. Das war eine geile Nummer, finde ich, ja? Und genau das fehlt uns wahrscheinlich. Ich habe jetzt acht Wochen Pause gemacht, ja? Und das hat mir auch gut getan. Und ich würde sagen, ich kam zurück, habe alles so angeguckt. Und das war für mich wie gute und schlechte Zeiten. Gleiche Gesichter, gleiche Team, gleiche Abläufe. Und dann irgendwann habe ich genau angehört und dann merke ich, was ist das denn? Das ist ja eine Friedenswache. Aber einige von uns verfallen in alten Spiel und führen irgendwelche Kreuzzüge gegen irgendwelche Bewegungen und sowas. Und ich denke mal, scheiße, das hat doch nichts mit Frieden zu tun. Warum produzieren wir immer diese schlechte Energie hier? Und ich denke mal, das fehlt uns. Und ich wünsche, dass wir unsere Friedenswache jeden Montag feiern. Das ist ein Feiertag. Dass wir sind für Frieden hier. Wir haben verstanden. Und dann muss hier viel mehr Musik sein. Gute Stücke zwischen trockenen Reden und Kampfansagen und sowas. Ich habe gesagt, Dankeschön. Danke dir. So, jetzt mal eine Künstlerin. Um hier auch wieder mal ein bisschen Farbe reinzukriegen, was du gerade eben angemerkt hast. Viola? Ich sagte, das ist es ja. Da, bestes Beispiel zu lernen. Einfach mal einstecken und einfach mal 2 Minuten länger zurücktreten. Das kann nicht jeder. Ja, hi, ich bin Jens. Ich bin bei der Mahnwache. Ich bin letztes Jahr so im April, Mai dazu gestoßen. War dann noch sehr aktiv, habe im Sommer die Spiegel-Demos organisiert oder initiiert. Und hat mich dann im Sommer, weil ich mein Studium zu Ende bringen wollte, so ein bisschen zurückgezogen. War jetzt auch 2 Monate im Ausland und kann jedem mal raten, sich einfach mal von solchen Massen oder von solchen Gruppenbewegungen einfach mal ein bisschen zurückzunehmen und sich einfach mal zu reflektieren. Ich kann nur sagen, auf solchen Veranstaltungen, man trifft immer auf sehr viel gefährliches Halbwissen und ja, man hinterfragt einfach viele Sachen nicht so wirklich. Insofern, so ist es zumindest für mich. Also ich kann nur für mich sprechen natürlich. Einfach mal ein Buch nehmen, einfach mal gewisse Gedankengänge zu Ende denken, hinterfragen, ohne dass man diese Gruppenbewegung, diese Gruppendynamik hat, die einen meiner Meinung nach sehr schnell blockieren kann. Okay, danke. Ja, ich heiße Viola und mein Name ist Mensch. Und das ist mein Freund, der heißt Ferhat. So. Ich heiße Ferhat, mein Name ist auch Mensch. So, jetzt brauche ich noch jemanden, einen zweiten. Aha. Ja. So. Pass auf, so. Alles sind nur Moleküle der Luft. Das ist ein bisschen neuer Wind in unsere Gedanken kommen. Ein bisschen mehr nach vorne. Und dann, ja. So. Ja, ich bin heute hier, weil mir ist eingefallen, nächstes Wochenende ist Sommernachtstraum. Und vielleicht kennt der eine oder andere das Theaterstück. Dort geht es auch um Verwirrungen. Es geht letztendlich um Krieg und Frieden. Ich weiß nicht, ob das jemand bewusst ist. Es geht um ein Friedensfest beim Sommernachtstraum zwischen Theseus und Hippolyta. Hippolyta ist die Amazonkönigin, Und Theseus ist der Griechenkönig und sie haben sich entschlossen, Frieden miteinander zu feiern und haben dazu Schauspieler eingeladen. Den berühmtesten Satz kennt ihr vielleicht, lass mich den Löwen auch noch spielen. Okay, das ist alles. Dann gibt es noch die Welt der Liebenden, aber auch die Welt der Liebenden ist völlig verirrt. Keiner weiß mehr, was Liebe und Treue ist, was wahr ist und was falsch ist. Und alle sind sie vom Rausch und von den Verwirrungen durcheinander gebracht. Und ja, und der wichtigste Monolog ist der Monolog zwischen der nächsten Welt, die auch noch mit auftaucht. Das ist die Welt der Naturgeister. Ja. Oberon und Titania. Und Titania hält einen riesen Monolog über Verantwortung und die Natur, wo es kein Lachen mehr gibt und wo die Bäume nicht mehr wissen, ob Winter, Sommer oder Frühling ist, weil der Hass und der Krieg die Welt und auch die Natur durcheinander gebracht hat. Und sie redet und redet und jedes Wort ist richtig und wichtig von ihr, aber Oberon hört ihr nicht zu. Oberon ist sauer, weil Titania ihn beleidigt hat. So, und Oberon versucht nun, Titania bloßzustellen und wird sie auch verführen mit einem Zaubertrank, dass auch sie nicht mehr weiß, wo ist oben, wo ist unten, was ist Wahrheit, was ist falsch. Und bevor ich dahin komme, singe ich jetzt ein Lied für diese beiden Burschen. Ja? Müsst ihr etwas laufen? Ja. So, und ihr müsst alle Ja rufen, wenn ich mit einem Satz fertig bin, ja? Ich komme schon durch manches Land. Ja. Avec la Marmotte. Ja. Wohl immer ich zu essen fand. Ja. Avec la Marmotte. Avec si, avec la Marmotte. Marmotte, das ist ein Lied von Goethe. Das sind, vor vielen, vielen, vielen Jahren gab es eine riesen Hungersnot in der Schweiz und da sind die Kinder, die von den Eltern verscheucht wurden, weil sie sie nicht mehr ernähren konnten, durch die Lande gezogen, durch ganz Deutschland gezogen. Und sie sind bis nach Hamburg gekommen mit ihren Marmotten und haben Kunststücke auf der Straße gemacht. Gut. Ja, so. Und jetzt singe ich noch ein anderes Lied von dem Sommernachtstraum. Und dann erzähle ich kurz noch etwas vom Ende dieses Stückes, wie es sich wieder auflöst. Süßer Reiz der Mitternächte. Stiller Kreis geheimer Mächte, Wollust rätselhafte Spiele, ihr nur kennt nur eure Ziele, bald in Sturm und zu ergießen, dann in Tautropfen zerfließen und zu nippen. Nippen auch sogleich und zu nippen auch sogleich. Ja. Das Stück endet mit, dass Oberon irgendwann erkennt, dass er die Verantwortung übernehmen muss für sich und für seine Welt. Und das ist ein Prozess, was du auch vorhin sagtest, jeder muss es selber durchmachen. Frieden heißt, Frieden auch in mir zu finden. Das ist gerade hier runter. Okay. Und jeder muss den Prozess, und man kann den Prozess von den anderen nicht abnehmen. Und zum Schluss sagt er, singt und segnet diesen Ort. So, jetzt noch etwas von mir. Wir können euch kein Gold und kein Silber schenken, aber wir schenken euch den Himmel über Hamburg. Wir schenken euch die Kraft der Bäume. Wir schenken euch das Lächeln dieses Kindes. Wir schenken euch die wunderschönen Augen dieses Mannes. Denn an manchen Stellen ist diese Erde so schön, dass man sie an sich pressen könnte. Nimmt hin die Schönheit der grünen Erde und badet eure kostbaren Seelen in Liebe und Lustbarkeit. Ja, wir haben hier ein bisschen Platz für offenes Mikrofon. Timothy, wollte ich noch was sagen? Ferhat, irgendwie noch den Leuten noch was Nettes oder irgendwie. So. Ah, sehr gut. Dann müssen wir es ein bisschen kleiner machen. Ich wünsche mir Liebe und Frieden für die ganze Welt. Ja, manchmal können auch Kinderlehrer sein, ne? Wird manchmal übersehen. So, jetzt haben wir also viel besprochen. Viele Themen sind mir auch gefallen. Sie wiederholen sich leider auch ständig. Und ich gehe auch bei Timothy gehe ich auch mit. Irgendwo verlassen irgendwo die Kräfte und ich glaube, das ist auch die Kraft, die auch die vielen Leute hier abgehen lassen hat. Ja, und am Strich sei, wir müssen irgendwie eine Gemeinschaft aufbauen, anders als im System, ne? Vom Ding her. Und es gibt genug Möglichkeiten, die wir auch nutzen können. Ich meine, die Gesetze sind ja inzwischen ja besprochen und auch frei dafür da. Warum lass uns sich einfach nicht nur am Montag treffen, lass uns öfter treffen, mal einen runden Tisch machen und gucken, wie wir die Geschichte jetzt mal irgendwie wuppen. Das wäre die Lösung von dem ganzen Kauderwelsch, der hier Mikrofons anfindet. Ich sag, es nützt es, wenn wir uns untereinander jede Woche aufklären und die ganzen schlimmen Dinger um die Ohren hauen und immer noch einen auf die Depri-Masche kriegen. Also das ist ja auch nicht gesund für die Seele. Wenn wir nur zu hören kriegen, sicher, wir wissen, es wird was vergiftet, das Essen, die Natur, die Tiere werden mörderisch abgeschlachtet. Die Menschen sind ja nicht mehr selber, sie rennen noch auf dem Jungfernstieg hin und her, um ihren Konsum zu befriedigen. All das sind Dinge, die wir wissen. Okay, lass sie doch machen. Lass sie sich doch feiern als die Großen, ist doch egal. Dann lass uns doch zusammenhalten, was Neues aufbauen, gucken, dass wir das anders vorleben, im positiven Sinne, und einfach untereinander Menschen werden und sein können. Nur der Wille muss dafür auch da sein, vom Herzen. Was heißt denn das vom Herzen eigentlich? Wenn ich vom Herzen her, also meine ich ja nicht nur immer der Frau ins Bett zu gehen oder sonst irgendwas. Vom Herzen heißt ja auch irgendwo von seinen Erwartungen und von seiner Wertigkeit Abstriche zu machen. In jeglicher Form. Das heißt also, selbst wenn ich einen Menschen kennenlerne oder einen Freund, eine Freundin, whatever, dann gehe ich selber ohne Erwartung ran. Weil das, was er mir selber dann sagt, ist nämlich seine Wahrheit oder auch seine Lüge. So, ich kann jedem Menschen nur das Vertrauen uneingeschränkt geben, indem ich das so aufnehme, wie er ist. Was der Mensch sich dann einbildet, sich vorzuspielen, das ist dann sein Geheimnis und auch sein Ding. Das spiegelt er auch letztendlich auch in seiner eigenen Beziehung wieder. Die Unglücklichen vor allen Dingen. Ja, da kann man drüber schmunzeln, ne? Ich nicht. Liebe ist auch irgendwo der Weg, Vertrauen zu gewinnen und nicht Geld zu mehren. Geld, das eine, okay. Ich kriege häufiger zu hören, das braucht man doch heutzutage alles. Ohne Geld geht nichts. Was für ein Scheiß ist das denn? Es geht. Wenn ich bereit bin, meine Individualität dir zu schenken, dir oder dir, das, was ich kann und gerne gebe, dann muss ich dafür auch keinen Wert fordern. Das heißt, ich selber habe mehrere Möglichkeiten, mich irgendwo nützlich zu machen, als Mensch. Der eine ist Mechaniker, der andere ist ein guter Rechner, der andere von mir aus Koch, wer, whatever. Seht das doch mal logisch. Wir leben in einer Gesellschaft, wo menschliche Dinge in Ehrenämter gepresst werden. Das heißt also, Menschen, die alten Leuten helfen oder sozial arrangiert sind in der Jugendarbeit oder Kinder betreuen, Tiere, alles nur Ehrenämter. So, alle unmenschlichen Dinge, also unmenschliche Jobs oder die eben halt zu Katastrophen führen, die werden überbezahlt. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe eine geile Idee, eine Firma aufzubauen, wo ich dann auch gleich mal 60 Menschen ausbeuten kann, und gleichzeitig ein Produkt dabei produziere, das ich dann auch zu millionenfach dann auch verkaufe, dann bin ich in dieser Gesellschaft, wow, euer Würden. Was für ein Scheiß ist das denn? Ist das menschlich? Ist das Liebe? Ist das Wahrheit? Es ist auch die Ehrlichkeit eines Familienvaters, der so nach Hause kommt, die heile Welt spielt, den heilen Familienvater und am nächsten Tag rutscht da außen seine Firma im Bescheid 60.000 Mitarbeiter. Kann sich zum Teufel scheren. Also, lass uns einfach neu anfangen. Einfach gucken, die Gesetze, die Möglichkeiten nutzen und eine Gemeinschaft bauen. Andere Chance haben wir nicht, ansonsten ist es Untergang der Spezies. Fertig. André, du hast einen wundervollen Satz am Anfang gesagt und den fand ich sehr wichtig. Kinder können manchmal sehr gute Lehrer sein. Ich denke, dass Kinder grundsätzlich irgendwie die besseren, also was heißt die besseren, ich möchte es nicht werten, aber verdammt gute Lehrer sind so. Und ich denke auch, dass es nicht ein Zufall ist, ich glaube sowieso nicht an Zufälle, weil Zufälle bedingen irgendwo eine Regel, aus der sie herausfallen, also ergibt sich das von selbst, so dass es keine Zufälle gibt, für mich persönlich, das ist meine Meinung. Aber ich denke, das ist kein Zufall, dass wir dreimal im Leben, wenn es alles schön läuft, daran erinnert werden, wie es ist, Kind zu sein. Als Vater oder Mutter, als Großvater oder Großmutter und wenn es wirklich schön läuft und das Leben wirklich ein langes Leben einem geschenkt wird, nochmal als Urgroßvater und Urgroßmutter. Wir werden daran erinnert, wie es ist, frei im Kopf zu sein, frei im Geiste von Grenzen. Weil die Natur kennt keine Grenzen so und sie wird es nach uns geben und sie wird es vor uns geben, wenn wir es nicht schaffen, uns in den Einklang wieder mit ihr zu bringen. So. Die Natur wird das Ganze schon machen. Und das wollte ich nur mal sagen, dass man von Kindern verdammt viel lernen kann. Aber heutzutage ist es ja oft so, dass viele lieber ein Kind haben wollen, als Vater zu sein. Und das ist wieder diese Frage von haben oder sein. Ich finde es viel schöner, ein Vater sein zu können, es zu dürfen und von dem Kind lernen zu können. Weil das Kind zeigt mir auf einmal wieder, wow, wie fantasievoll man sein kann, ohne dass irgendwie die Schule daraus ihn dazu gezwungen hat, sich ein Ego zuzulegen und wieder in dieser Ellenbogengesellschaft hier zu bestehen und irgendwas wieder zu coinen, was ihm irgendwelche Zeitungen, irgendwelche Lehrer und irgendwelche Ich-Züchtler sozusagen, also die sein Ich züchten wirklich, das wird hier in dieser Kultur leider oft gemacht, es ist Ich-Zucht und Ich-Sucht. So, und ich denke, Kinder zeigen einem, wie es ist, näher an seinem Selbst zu sein. So, deswegen erinnern die sich auch, bis sie drei sind, so nochmal extremst an Dinge, ich weiß nicht, wo sie waren, wann sie waren, ob sie in einem vorigen Leben waren, aber sie erinnern sich an Wundervolles und sie scheinen es auch auszustrahlen. So. Und deswegen denke ich, dass wir verdammt viel von Kindern lernen können und nicht immer Lehrer spielen sollten, weil irgendwie so unsere Lehrer in dieser Welt hier, diese ganzen Wissenschaftler, Forscher, die irgendwie alle nur für Geld arbeiten und gerade das bestätigen, was irgendwie Geld von ihnen verlangt, so, oder irgendein Mächtiger von ihnen verlangt. Kinder zeigen uns die wahre Wissenschaft, das Wissen, was hier so verborgen ist, wie es ist, an alles zu glauben und aus Glaube kann halt Berge versetzen und das spüren Kinder noch, das fühlen sie. Und da gibt es ein wundervolles Wort, aber wir sind ja alle Kopfmenschen geworden, habe ich das Gefühl, in dieser Zivilisation, die primitiver ist, als es jeder Primitive jemals war, den wir vor uns hatten an Völkern. So, wir sind nicht zivilisiert, meiner Meinung nach. Wir machen hier alles platt und wir verbrennen irgendwelche Stoffe, von denen wir nicht, irgendwie scheinen immer noch nicht zu bewissen, nicht zu wissen scheinen, wie schlimm sie denn sind oder es nicht wahrhaben wollen. Weil in eine Garage wird sich auch keiner stellen mit einem laufenden Auto. Aber wir lassen Flugzeuge über unsere Welt fliegen, so die Kerosin in die Welt ballern. Völlig egal, da will ich auch über keine anderen Theorien sprechen. Es geht nur um das Kerosin. Und das alleine reicht schon, das unter einem verschlossenen Raum zu verballern. Denn ein Flugzeug, was irgendwie einen Europaflug macht, das verballert schon so viel Kerosin und so viel Abgase, wie es eine Kleinstadt in Deutschland nicht mal schafft, an einem Tag. So. Und das ist ein Flug von einem Flugzeug. Und da sind so viele Sachen, ey, das brauchen Kinder alles gar nicht. Die sind einfach in der Natur und glücklich, dass sie da sind. Bis natürlich dann irgendwann die Sachen dieses Systems kommen. Aber wie gesagt, lasst uns mehr von unseren Kindern lernen. Sie sind unsere Zukunft. Sie sind hier und jetzt. Und das ist mehr Zukunft, als wir jemals haben könnten. So. Und was nützt es uns, in der Vergangenheit zu reden? So. Von irgendwelchen Schachzügen, die irgendwelche Politiker schon längst gemacht haben, die lachen darüber, dass wir über ihre Schachzüge in der Vergangenheit sprechen. Weil wir nicht im Hier und Jetzt sind. Aber wenn wir im Hier und Jetzt sind, kann uns keiner mehr mit seinen Schachspielereien irgendwie kriegen. Wenn wir weggehen von diesem Schachbrett und aufhören daran zu glauben, dass man mit Politik verändern kann. Das kann man nicht. Man wird immer wieder irgendwie versuchen, dem anderen zu sagen, wo er längst zu gehen hat, irgendein Ideologe werden. Und ja, warum sollten wir das, wenn wir einfach nur Kindern dabei zuschauen können, wie wundervoll es ist, am Leben zu sein, dieses Geschenk namens Lebens, sich irgendwo also bekommen zu haben, sich genommen zu haben. Ich bin der Meinung, wir haben es uns so ausgesucht und möchten auf diese Erde kommen und haben uns dieses Leben gewünscht, mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinem Leiden, weil es uns erst bewusst macht, was Leben wirklich ist. und Leben und Tod sind sich viel näher, als wir in dieser Möchtegern-Zivilisation hier wahrhaben wollen. Leben und Tod sind irgendwo eins. Sterben ist Leben und macht Leben wirklich erst bewusst zu dem, was es ist. So, wie wären wir denn erst, wenn das Leben unendlich wäre? So. Ich bin froh, dass es endlich ist und dass auch immer wieder endlich Montag ist, dass hier viele Menschen immer noch stehen und sich austauschen. Schön, dass es euch alle gibt, dass es uns gibt, dass wir dieses Lebensgeschenk hier tragen dürfen. Lasst uns nicht nach der Politik spielen. Lasst uns die Natur genießen und das Leben. Ja. Ja, danke, vielen Dank für diese vielen kritischen Beiträge. Ich fand, heute war wieder alles dabei. Wirklich alles. Von ganz extrem bis ganz, ganz anders. Ne? Ganz natürlich, ganz, was auch immer. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich freue mich nur, dass ihr wieder da wart. Ich hoffe, nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich hoffe, nächste Woche ist ein... Gucken wir mal. Hoffentlich nächste Woche regnet es wieder nicht und wir haben schönes Wetter. Ich werde da sein, auch wenn es regnet und wenn es stürmt. Und ich hoffe, ein paar von euch auch. Bis dann. Mahnwache Hamburg. Offenes Mikrofon jeden Montag 18.30 Uhr hier. Und vielen Dank an die vielen Freiwilligen. Nochmal in eigener Sache, kleine Sache. Eine Sache erstmal in eigener Sache. Wir haben diese grüne Tasche hier, wo alles reinpasst, was man braucht. Und wir haben schon eine Freiwillige gefunden. Vielen Dank, die das heute mitnimmt. Und wer möchte, kann sich auch gerne schon freiwillig melden und sagen, nächste Woche mache ich das. Einzige Aufgabe, die man hat, man nimmt das Ding, man mit nach Hause und bringt es nächsten Montag wieder mit. Um 6 hier. Kann man sich ja mal überlegen. Vielleicht nächste Woche. Gut, dann danke. Da wollte noch jemand unbedingt einen Satz sagen, aber dann ist Schluss hier. Einen allerletzten Satz sagen. Und das will ich mir nicht wünschen, sondern ich sage, wie es... Nee, das, ich will nicht sagen, wie es kommen wird, aber ich fühle, dass es so kommen wird. Die Liebe wird an die Macht kommen. Kein Mensch wird an der Macht sein, sondern die Liebe, die herrscht nicht. Nein, aber sie wird die neue Macht sein, das neue Gefühl, der Herzverstand, der uns alle hilft. Ubuntu, Liebe an die Macht, wollte ich nochmal sagen. Denn ich bin, weil ihr seid, weil wir sind. Ihr kennt diese Sätze ja alle. Liebe, Leben. Und was steht hier? Alles geben. Hier nochmal ein Literaturhinweis für euch. Und zwar steht hier drauf, die Freiheit ist ein Kind der Liebe. Von Gerald Hüther, das ist so ein Hirnforscher, der erklärt, wie das Gehirn überhaupt lernt. Also viel Vergnügen, holt euch das Ding aus der Bücherei. Vielleicht verleihe ich das auch nochmal. Viel Spaß noch für diese Woche. Tschüss. Danke, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, endlich Montag.